Er ist nichts außer einem Herzensbrecher. Er hat nur einen Freund, den Totengräber. O, Krieg hat die Träume so manches jungen Mannes zerschmettert, hat ihn krank, bitter und zornig gemacht. Das Leben ist viel zu kurz und zu wertvoll, um jeden Tag Kriege zu führen. Krieg kann kein Leben geben. Er kann es nur nehmen. Krieg. Wofür ist er gut? Absolut gar nichts. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hey, hallo. Ja. In der Tat, wir waren nur kurz stumm geschaltet. Jetzt sollten wir ja da sein. Hallo. Hallihallo, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag der Pistazien. Heute feiern wir die kleinen knabbernden Nüsse. Die sind ja lecker, wenn man sie erstmal aus der Schale rausbekommen hat. Die, die so ganz zu sind, die sind immer ärgerlich, die muss man besonders knacken. Und aber Pistazien finde ich lecker. Was ist denn euer Lieblingsgericht mit Pistazien? Meinst du Pistazien? Wenn sie sich noch leisten kann, ne? Ja, das sind sehr teuer, aber lecker. Sind sie sehr teuer geworden. Ja. Pistazien sind sehr gut. Pistazien sind schon eine feine Sache. Also da hat das Intelligent Design einfach mal was geliefert auch. An vielen Sachen wie beim Menschen fragt man sich, was soll die Scheiße? Hätte man das nicht besser machen können, aber die Pistazie ist so, wie sie ist, eigentlich ziemlich gut. Tja. Ja, und der Apfel ist auch so gemacht, dass er gut in der Hand passt. Ne? Das hat die Schlange schon schlau ausgerechnet. Voll. Na, Mammon, würdest du in den Apfel der Erkenntnis beißen? Ja, wahrscheinlich. Ja, du hast Hunger, ne? Ja. Ja, ich würde es auch lieber essen wollen. Menschliches Wesen. Wir müssen uns alle ernähren, irgendwie. Der kann ich dann vorbei. Pistazien, McDonald's. Wo ist der Unterschied? Werden wir vergehen. Tja, ausgemachte Arbeit ist, dann. Was ist eigentlich mit der Zukunft der unbezahlten Arbeit? Das ist die doch Zukunft Frage, der unbezahlten Arbeit, ja. Auf den Artikel bin ich gestoßen, weil ich so ein bisschen sensibilisiert bin in Richtung Care-Arbeit. Es wird ja immer gesagt, ja, die unbezahlte Care-Arbeit, die wird ja den Frauen zugelastet und die sorgt für eine Ausweitung des Gender Pay Gaps. Wir haben ja gerade eine Entscheidung gehabt zum Gender Equity Equity Pay Gesetz, Männer nicht mehr argumentieren können, sie verhandeln besser, deswegen kriegen sie bessere Gehälter. Nee, Frauen müssen die gleichen Gehälter bekommen. Aber ja, hier geht es um Hausarbeit und andere Sachen, die man im Haushalt erledigt, sowas wie einkaufen gehen, Wäsche waschen, aufs Kind aufpassen und so weiter und so fort. Und hier wurde ein Paper wurde gemacht und da wurde mit Hilfe von einem Computeralgorithmus oder einer KI wurde errechnet, welche Haushaltsdienstleistungen quasi in Zukunft automatisiert werden und in den nächsten 5 bis 10 Jahren es weniger geben werden. Nummer 1 ist Lebensmittel einkaufen, wird automatisiert. Gut, können wir jetzt ja schon mit Lebensmittellieferungen und sowas. Andere Sachen einkaufen, 40% reduziert. Sind auch schon viele Sachen automatisiert worden mit Spülmaschine, Waschmaschine und so weiter. Ja, Hausreinigung, Wäsche waschen, 28% weniger Arbeit, also weniger Zeitaufwand, darum geht es immer. Interacting with a child, 14% weniger Zeitaufwand, das ist natürlich gut. Escorting a child outside the home, 14% weniger. Wunderbar. Machen das dann alles Drohnen oder was? Stunden weniger pro Woche, so. Werden die Kinder von Drohnen zur Schule gebracht? Oder? Genau, die laufen ganz selber. Die kriegen so Schuhe und die Schuhe kennen den Weg. Ah, coole Idee. Ja, das ist einfach nur ganz interessant, weil ich sag jetzt mal, die Waschmaschine, der Staubsauger und sowas haben ja die Haushaltsarbeit schon sehr revolutioniert. Und der Trend soll weitergehen. Und diese kleinen Roomba-Roboter, das kann doch wirklich nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich warte da schon länger darauf, dass da mal ein paar neue technische Gadgets auf den Markt kommen, die einem den Haushalt erleichtern. Ja. Das hat aber null Citations, also Citation needed. Ja, ist noch relativ frisch. Kingsburn fragt im Chat, wann die Spülmaschinen-Ausräummaschine endlich kommt. Ja. Das sind die wichtigen Fragen. Und fliegende Autos. Ja, genau solche Autos. Das ist ein richtiger Ansatz. Fliegendes Motorrad hatten sie, glaube ich. Das verkauft sich ganz gut auch. Also ich warte noch auf die Spülmaschinen-Ausräummaschine, Wegräummaschine. Das ist natürlich auch noch ja, das ist eine vollautomatische Küche. Ja, aber da könnte man ja gleich so einen Androiden sich dahinstellen oder halt jemanden, der unter der Niedriglohnpolitik von Frau Merkel gelitten hat oder so. Für Peanuts arbeitet oder Pistazien im Zweifelsfall. Ja, ich habe auch schon Zukunftsmodelle gesehen von Zenital, die waren ziemlich geil. Die konnten alles Mögliche ist dann machen, reparieren. Eine KI, eine Küchenintelligenz oder wie? Ja, genau. A man needs a maid. Tja, und dann sind wir wieder. Gesagt. Das ist dann die haushaltsnahe Dienstleistung par excellence, ja. Ja. I've come set you fast, Seattle. Jazz, Jazz, Jazz. Na, erinnert ihr euch noch an die Jazz? Ja, kam Grunge aus Seattle, heute kommt Jazz. Das war die Capitol Hill Autonomous Zone. Ja, vor 2 Jahren haben sich da im Endeffekt linke Aktivisten, kriminelle Anarchisten und andere haben da einfach einen mehrere Häuserblock großen Teil der Stadt Seattle zu eigen gemacht, haben gesagt, hier darf keiner rein oder raus, ohne dass wir das sagen, haben da Straßenblockaden aufgestellt und haben da gemacht, was sie wollten und haben das Ganze als politischen Protest quasi tituliert, haben Leute aus ihren Läden rausgemobbt, wenn sie nicht ihren politischen Slogans hinterher getigert sind, ne? Und generell hat das einige Zone. Wochen gedauert, bis dann die ganze Situation sich beruhigt hat. Und das ist eine autonome Zone und wir hören immer wieder, der Rechtsradikalismus ist ja das größte Problem, weil guck doch mal, da waren Leute mal für eine halbe Stunde im Kongress und hier haben wir halt über etliche Wochen eine autonome Zone in der Großstadt. Ich erinnere an, dass die ja sogar, Rolf Ebert sagt gerade das im Chat, was ich sagen will, genau. Ich will auf den landwirtschaftlichen Teil dieses Kollektivs hinaus, die haben ja da wunderbar das live ins Netz gestreamt, wie sie ihre Kartoffeln gesetzt haben. Also sie haben die da auf die Erde gelegt und dann ein bisschen Erde draufgeschmissen und wollten sich selbst versorgen mit 8 Pflanzen, die eher, sag mal nicht fachmännisch, sage ich jetzt mal, dort gesetzt wurden, auf irgendeinem Boden, wo man nicht so genau weiß. Ja, der Garten war echt gut. Und man darf auch nicht vergessen, dass es da halt auch schon am zweiten Tag oder so halt Zwischenfälle mit Schusswaffen und halt Geschichten über praktisch die Bildung von so einem, wie so, halt, dass sich jemand da zum Warlord aufschwingt, wie das halt so ist, wenn irgendwo so eine Utopie aufgeblasen wird und dann die Luft rausgeht. Ja, und eine Organisation, die das gemacht hat da mit der Zone, die kann man nicht mehr kriegen, dass sie das bezahlt, oder hier hat das jetzt wohl die Stadt Mammon, bezahlt. Das Mammon, sehr, ja? Die Antifa ist doch kein Verein, ist doch kein e.V., Mammon. Ja, wir sind Antifa, aber die hat doch die Black Lives Matter haben doch zum Beispiel Konto gehabt und da Geld gesammelt, Spenden gesammelt, meine ich. Also da, sowas hätte ich jetzt gedacht. Ja, für die Aktivisten wurde Spenden gesammelt, aber die ganzen Unternehmer, die dort ihren Laden nicht mehr führen konnten, beziehungsweise die entweder den Laden dicht machen oder dann kamen irgendwelche bewaffneten Leute rein, meinten, ja, zahl mal hier, ne? Weil wir jetzt hier die Polizei. Und die Spenden sind verteilt, meinst du, ja? Die sind aufgebraucht wahrscheinlich, ja. Ja, da gab es ja immer wieder Meldungen drüber, was sich die Leute da alles geleistet haben, die da hoch in der Führung waren. Ja, ist das Problem an der Anarchie, ne? Wie weit geht die Toleranz der anderen? Ich meine, oder der will ja nur spielen, könnte man manchmal auch sagen. Aber es gab halt mehrere Vergewaltigungen, Mörder, Robberies, ganz viel anderes Zeugs. Aber hier geht es um die Geschäftseigentümer. Die hatten darauf geklagt, dass die 2,9 Millionen Euro US-Dollar bekommen. Das waren 12 Geschäftsinhaber aus dieser Gegend. Und denen wurden sogar 3,65 Millionen US-Dollar zugesprochen. Zusätzlich dazu 600.000 Euro US-Dollar Anwaltsgebühren. Tja, ob die das Geld jetzt nehmen und ihr Geschäft da wieder aufbauen oder ob die lieber woanders hingehen, wo sowas nicht nochmal passieren kann. Jazz. Nach Berlin, Jazz. Oder wie? Tja, genau, von brennenden Nachbarschaften kommen wir zu brennenden Akten. Ja, ich habe mich so gefragt, wie passt denn die Haftung dann dazu der Stadt irgendwie? Ich meine, hier die Polizei, die muss dann alles absichern oder so. Ist auch ein bisschen schwierig gewesen, glaube ich, in der Situation. Ne? Naja, schwer zu sagen. Erzähl von der Schwesig, komm. Ja, die Frau Schwesig hat ja zusammen mit Russland diese Nord Stream 2 Stiftung gegründet. Ach ja, genau. Und es geht hier um eine Schenkungssteuerpflichtgeschichte. Da hat die Nord Stream 2 AG dieser Stiftung 10 Millionen Euro zukommen lassen. Und man wollte da offensichtlich was drehen. Und so wie der Fokus das hier berichtet, werden wir das so schnell nicht rausfinden, weil die zuständige Finanzbeamtin, so wie es aussieht momentan, die Unterlagen dazu verbrannt hat. Das ist so lieb von der. Er war bestimmt kalt, deswegen hat sie das bestimmt Ja, gemacht, ich ne? denke Ein bisschen auch. Die vorher. wird auf keinen Fall von oben irgendwie Druck bekommen haben, gehe ich von aus. Erst wurden sie als vermisst gemeldet und jetzt nach Stand der Ermittlungen sieht es so aus, als wären sie durch den Schornstein gegangen. Warum ist die Frau noch im Amt genau? Warum hält der die SPD noch die Stange? Was? Ich meine, ganz abgesehen von dem Russland-Ding. Aber das ist nun wirklich. Ja, too female to fail. Ja, also ich frage mich das ja schon seit dem Trick, wo sie da damals sich in laufendes Verfahren eingeschaltet hat als Familienministerin. Na, wo sie da Team Gina Lisa befeuert hat. Ja. Und war sie nicht sogar die, ja, sie war auch diejenige, der wir Demokratie leben zu verdanken haben, ne? Das war Ja, und das ja. NetzDG wahrscheinlich auch. Das hat sie beim Mars in Auftrag gegeben damals. Wo war das doch ungefähr? War das so? Sie hat den eingeladen, um das mal zu besprechen. Und dann war sie mit 27 Frauen da. Ist sie aufgelaufen. Das habe ich gelesen. So ahne weiß ich nicht. Ja, kann Da war der Mars dann sein. Das machtlos und ist auch musste das in, tun, was sie ja, machen stimmt, das war in musste. ihrer Zeit auch noch. Du hast recht, ja. Musste der Onkel Mars das machen. Hey, Ja. hey, hey, Maßen, nicht Mars. Nee, Mars, der Doppel-AS. Der Und Mars. SPD-Justizminister. Genau. Und den Ehemaliger. Expertengremium da mit Facebook und Konsorten und der Amadeo-Antonio-Stiftung. Da kommen wir auch nachher noch zu der Amadeo-Antonio-Stiftung. Nein. Aber Um was über die Gottes drin, das Willen. ist ja selten. Ja, ich weiß. Aber andere Leute haben es auch mal gemerkt. Es muss gewürdigt werden. Ja, und jetzt kommen wir zum Bildungsstand der bayerischen Grünen mit Abstand. Das Lustigste, was ich die Woche gelesen habe. Hier haben wir also ein Screenshot von einem gelöschten Tweet von der Grünen Jugend München. Und ich möchte ihn in ganzer Größe zur Aufführung bringen. Russland wollte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Riege der europäischen Großmächte aufsteigen. Das große russische Reich konnte seine damalige Größe nur durch Siedlungseroberung erreichen, wobei die Expansion nicht über See, sondern auf den Norden, asiatische Nachbarländer und die indigene Bevölkerung im Süden abzielte. Den damaligen Höhepunkt stellte 1941 die Operation Barbarossa dar. Ach ja. Aber Faktencheck, Faktencheck falsch, das ist kein Tweet, sondern Instagram-Post. Aber gut. Ja, fuck, Instagram kenne ich nicht. Ja, Ist für wollte ich die nur dazu Kinder. sagen. Nicht, dass es naja direkt gefaktencheckt wird hier. Wir wollen Blödsinn erzählen. Ja, ist auf Insta, TikTok. Ja. Ist nicht Twitter. Gut, aber trotzdem, den damaligen Höhepunkt stellte 1941 die Operation. Wie kommt man dazu? Habt ihr ChatGPT gefragt? Wahrscheinlich. Oder habt ihr einfach nur mal so einen Blick irgendwie auf so eine Seite geworfen? Da stand dann 1941 Operation Barbarossa und das hat ein neuer Kram gepasst. Das klingt irgendwie böse, ja. Das muss von Russland ausgegangen sein. Wenn sie sich da vertan hätten, wenn sie es verwechselt hätten, ja, genau. Mittlerweile hat sich die grüne Jugend entschuldigt, ihnen sei bei der Recherche ein Fehler unterlaufen. Der Tweet wurde gelöscht. Der Post wurde gelöscht auf Ihnen Insta da hat noch. einen Fehler. Ich Bei der glaube. Recherche ist ihnen ein Fehler Aber der unterlaufen. Recherche auch noch. Ja, gut. Ja. Was Gut, für eine aber wo ist er Recherche nicht war das anders recherchiert denn? hat, ne? Genau. Die Frage ist wohl eher, bei Aus welcher Recherche sind Auftrag. denen noch keine Fehler unterlaufen? Das ist eher die Frage, würde ich sagen. Also. Ja, also, ich meine, klar, nicht jeder weiß, was das Unternehmen Barbarossa war. Nicht jeder. Ja, dafür kann man es ja nachlesen. Ne? Aber auch nicht jeder, also ich würde ja auch jetzt nicht irgendwie mich irgendwo in Twitter hinstellen und sagen, also mit der Quantenphysik, das ist mir bla, und dann würde ich das lieber alles mal fünf nehmen, dann macht Sinn oder so. War das nicht Also mit, war das nicht vielleicht, mit? wenn man nichts vom Thema versteht, einfach mal die Fresse halten. Das war doch bestimmt dieses Ding mit Steve Bannon, ne, und Trump. Oder Russia Gate oder wie das hieß. Ja, viel Spaß noch. Schon doof, ne? Wenn sie es gar nicht, wenn sie es richtig verstanden hätten, hätten sie wahrscheinlich gar nichts veröffentlicht. So Ja, vorstellen. aber auch das andere, Russland wollte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts irgendwie Katharina die Große, Peter der Große, kennen wir nicht, wollen wir Die wollten nicht, alles immer nicht. dasselbe auch, ne? Napoleon gegen Russland und so war keine europäische Großmacht vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Keineswegs, nein, nein. Es wundert mich halt nicht. Es wundert mich nicht, dass wir Leute wie Baerbock haben, die keinerlei Verständnis für historische Zusammenhänge haben und die nicht in der Lage sind, offensichtlich aus der Geschichte zu lernen, wenn das der Humus ist, auf dem sowas wächst. Ja, ich unterstelle da eher, dass die das schon weiß und dass es ihr einfach nicht in den Kram passt. Hallo? Ja, wir warten darauf, dass du uns erzählst, warum der Ukraine-Krieg endet. Ist das Ja, Mom, ist das der rechte genau, der rechte Randblock? Randblock. Das ist ein Blog von der RAND Corporation. Das ist einer von deren Analysten, der in einer Zeitung einen Artikel gemacht hat und die haben den nochmal auf ihrem Blog veröffentlicht. Und ja, im Endeffekt sagt er Folgendes. Ja, der Westen hat so viele rote Linien überschnitten, die er sich selber gesetzt hat. Die Russen, die haben zu viel Material reingesteckt. International gibt es zu wenig internationalen Druck auf Russland, dass da eine einseitige Lösung gemacht werden kann. Und deswegen wird es jetzt bald Verhandlungen geben, wie man aus diesem Konflikt aussteigen kann. Und das kommt aus sehr vielen amerikanischen Thinktanks. Das habe ich jetzt hier mal exemplarisch genommen, dass der ganze Fokus jetzt gelegt wird auf den Wiederaufbau der Ukraine und wie man Sachen machen kann, wenn der Krieg beendet ist. Ja, und einerseits werden immer mehr Waffen geliefert und es werden immer mehr Waffen gefordert, aber es werden jetzt größere Summen und größere Anstrengungen unternommen, um sich auf das Nachkriegsszenario in der Ukraine, wie es auch immer aussehen sollte, dann vorzubereiten. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass es da jetzt bald endlich mal ein Ende gibt. Gab es ja schon in der Vergangenheit öfters mal Anzeichen, dass es ein Ende sein könnte, aber jetzt wird, wie gesagt, wenn es um die Ukraine geht, bei den ganzen großen Meetings, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz und so, ging es halt schon um Waffenlieferungen, aber hauptsächlich halt auch um Geld sammeln für den Wiederaufbau. Ja. Fand ich nun ganz interessant, dass unsere Freunde von der RAND Corporation das halt auch gesagt haben. Tja. Isn't the farmer entitled to the sweat of his brow? Oh. Ja, Schwerter zu Pflugscharen. Das ist auch Friedensschwurbler, oder? Ja, Friedensnazis, alles Friedensnazis. Tja, und was passiert nach dem Krieg in der Ukraine? Manche sagen ja, China ist als nächstes dran, aber es passiert gerade so viel in Afrika, worüber auch sehr wenig berichtet wird. Ja, es ist im Endeffekt so, dass man absehen kann, dass internationale Söldnergruppen, Wagner, die ganzen ehemaligen BlackRock-Leute, viele andere Söldnerfirmen rekrutieren jetzt schon für in den nächsten Monaten, dass Leute nach Afrika kommen, mehr als das rekrutiert wird für Söldner, die in die Ukraine gehen, um dort zu kämpfen. Da gab es eine Trendwende auf dem internationalen Söldnermarkt, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist im Endeffekt gerade ein ganz interessantes Phänomen, dass man halt wirklich, weil es so viele internationale Firmen gibt, die ja teilweise auch börsennotiert sind und ihre Geschäftsberichte und ihre Planungen veröffentlichen, dass man anhand von diesen Söldnerbewegungen absehen kann, wo neue Konfliktherde entstehen können. Ne? Und ich meine, gut, Das ist jetzt gerade in Westafrika der Fall und in Nigeria könnte einiges sein. Aber man weiß halt auch nicht, ob die Truppen, wenn jetzt zum Beispiel Söldner in Nigeria angeheuert werden, die nach Nigeria gehen, ob die dann auch wirklich in Nigeria eingesetzt werden oder irgendwo in der Gegend. Ja, aber wie gesagt, das ist halt eine interessante Sache, dass mehr Söldner jetzt angeheuert werden, die nach Afrika gehen in den nächsten Monaten, als Söldner angeheuert werden, die in die Ukraine gehen. Totaler Trendwandel auf dem Markt. Ja. Das heißt, dann, da werden mehr Konflikte erwartet, ja? Ich meine, in Mali sind die ja auch schon sehr stark unterwegs. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, West- und Südwestafrika wird wohl der nächste Konfliktherd werden. Mhm. Naja. Ja, das ist doch auch gut, denn Frau Baerbock sollte einfach nochmal nach Afrika fahren und den ganzen Leuten da feministische Außenpolitik beibringen und dass man die Söldner gar nicht braucht. Dann sagen die, ach ja, stimmt, das ist ja auch viel billiger ohne die und alle sind friedlich und liefern uns Wasserstoff irgendwie so. Ja. Ja, und was hat die Frau Baerbock gesagt auf der Sicherheitskonferenz? Die Nierte im Nobelhotel steht da noch. Mit 100 anderen Frauen. Hat sie mal einen reingehauen, ne? Auf Kosten des Staates. Also unsere. Super. Ich glaube, ich hatte einen ähnlichen Artikel mitgebracht, aber nicht den. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben sie doch ein 41-seitiges Papier entworfen mit 12 Punkten oder so darin. Also ja, der Artikel ist von mir, Mammon. Ja, okay. Kannst du ja noch was sagen. Weiß nicht, was, ob du auch was hattest du? Ich hatte was Ähnliches halt eingereicht. Ja, es ging dann da um dieses Pamphlet, das sie entworfen haben. Ne? Und, genau. Dass sie irgendwie überall jetzt ihre Pflichtfortbildung einführen wollen und so weiter. Ganz komischer Rundumschlag, den die Baerbock da in ihrem Ministerium ausführt. Mhm. Meiner Meinung nach. Aber es stand in Gender Budgeting. Drin, ne? Und endlich wird ein Gender gebudgetet. Das auch noch, ne? Erinnere mich an den Kulturkrieg, den der Norbert Bolz ausgerufen hat, beziehungsweise den er so sieht, ne? Und ja, das ist ein Angriff sozusagen. Ja, da hat er jetzt ein neues Buch geschrieben. Die normale da hatte ich mir die Woche auch schon was durchgelesen dazu. Ja, genau. Aber jetzt hier nicht mit reingenommen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Das ist gerade irgendwie, also sein Buch heißt, glaube ich, auch irgendwas mit weißen Männern. Und das, ja, stimmt. Und hier die Nena Ewald Schink, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie jetzt heißt, von Viertel nach Acht hier vom Bild TV. Und die Frau von Christian Lindner, die haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Alte Weise Männer. Ach so. Also spielt auch so ein bisschen in die Kerbe. Ist gerade irgendwie zwei Sachen so in die Richtung. Ja, wie gesagt, der Bolz sagt halt, dass es ein Kulturkampf ist und da hat er ja irgendwie auch recht mit. Ja, und da sieht man eben hier auch in so einem Moment. Ja, der meint ja auch, und das sagen die Aktivisten ja im Endeffekt auch, dass diese Geschichte mit dem weißen Mann, dass das ja nicht nur gegen den weißen Mann geht, sondern im Endeffekt ja gegen die europäische Zivilisation sozusagen. Also, dass man die Sachen, die der weiße Mann halt da so geleistet hat, und das waren ja jetzt nicht Dinge einfach von oben herab mit der Keule, sondern das waren ja gerade so humanistische, wissenschaftliche Sachen und so, mit Abwägung und allem. Und das ist ja gerade das, was sie jetzt irgendwie verteufeln. Und insofern greift das ein bisschen zu kurz, wenn man einfach nur sagt, so ja, das geht ja jetzt nur gegen diese Gruppe, die ja früher so privilegiert war und tralala. Und die jetzt einfach mal ein bisschen zurückstecken muss, weil die anderen ja alle zurückstecken mussten oder so ein Zeug, das ist halt überhaupt nicht der Punkt. Ne? Und das fand ich schon eine ganz gute Analyse. Ja. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern. Das war die falsche Stimme. Das Konzept ist keine Außenpolitik für Frauen, sondern für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Ganz bestimmt. Bei eurem Gender-Budgeting, da wird garantiert auch nicht irgendwie mal rauskommen, dass ihr mehr Geld für Männer ausgeben müsst. Garantiert nicht. Wir werden eine Botschafterin für feministische Außenpolitik ernennen. Diese soll Leitlinien weiterentwickeln und feministische Außenpolitik als Mainstream etablieren. Ja, nur es ist so ein bisschen wie mit dem Gendern im Fernsehen. Die Leute wollen es eigentlich nicht. Ne? Die Leute in Afrika, die irgendwelche Projekte da mit unseren machen, Die sind schon genervt davon, habe ich gelesen, dass die Deutschen immer mit irgendwelchen ja, moralisierenden Geschichten Ja. kommen und mit Feminismus in Ja, der da hatten wir, Ecke und glaube so ich, auch weiter. schon Inhalte dazu, ja, in der Ja. Vergangenheit. Ja, und das ist halt wirklich so, wenn du diese Leute fragst, dann würden sie dir sagen, naja, früher haben wir überhaupt nicht hingeguckt, was überhaupt mit den Frauen ist. Pff, lächerlich. Ja, genau. Na, so würden die das halt rechtfertigen. So nach dem Ja. Motto, aber was sie jetzt halt machen wollen, ist nur noch dahin gucken. Und da kommen dann so Sachen wie dabei raus, wie, na, Frauen sind die meisten Kriegsopfer, weil die Männer sterben und diese Ja, einerseits nur Anzeigen noch dahin gucken, aber andererseits alles andere regeln mit den Waffen, die Männer sich um die Ohren hauen. hier. Ne? Ja. Das ist doch eine Arschnummer, sowas. Ja, das war auch das Hier kämpft Ding ihr mal so, dann von seid ihr fertig, Biermammon, so ne, das hatte ich ja haben wir auch drin und gewonnen. da auch vor allen Dingen wegen dem Schlusssatz, dass sie hier gesagt haben, deshalb ist feministische Außenpolitik nicht gleichbedeutend mit Pazifismus. Das ist ja der Witz schlechthin, weil was hat die Luns, ne, vom Center for Feminist Foreign Policy, die da durch sämtliche Medien gegangen ist, was hat die diesen sämtlichen Medien erzählt, als sie das vorgeschlagen haben? Abrüstung. Wir brauchen Abrüstung. Ja, Das weniger war der Waffen. eine Punkt, den jemand herausgestellt hat. Alles andere, ne, war nebensächlich. Abrüstung, Abrüstung, Ja, nee, es Abrüstung, ist nicht Abrüstung, Abrüstung. gleichzusetzen, sondern es geht damit einher, dass die Männer für sie kämpfen. So, das ist nicht gleichbedeutend mit Pazifismus. Das ist nur Pazifismus unter Frauen. Auch in den Ebenen, darunter in ihrem Ministerium, drängt Baerbock auf einen Wandel. Bereits bei der Einstellung prüfen wir, ob BewerberInnen über Gleichstellungs- und Diversitätskompetenz verfügen. Alle neuen Führungskräfte sollen zudem eine Anti-Bias-Schulung durchlaufen. So soll die Gender-Kompetenz des diplomatischen Personals gestärkt werden. Ja, und anstatt dass sie was Richtiges machen, belästigen sie halt die Mitarbeiter mit irgendwelchen, ja, Moralregeln im Prinzip, ne? Frauen sind Feministische nicht schön. Außenpolitik verankern wir in allen Pflichtfortbildungen unseres Dienstes, um einen feministischen Reflex auszubilden. Wer hat euch dazu bemächtigt? Warum, dass ihr gewählt seid, um unsere Interessen irgendwie zu vertreten, bedeutet nicht, dass ihr radikale Änderungen machen könnt und Ja, Leute spricht vom psychisch Wandel. und auch noch Leute psychisch konditionieren könnt, euren Scheiß zu machen. Das bedeutet nicht Demokratie, Annalena. Wir werden auch Ja, was mit der unsere ist, da weiß man ja auch nicht, finanziellen ne? Die Mittel stand ja nicht im Dienst. systematischer in den Dienst feministischer Außenpolitik stellen. Ja, die versprechen sich davon, dass irgendwas besser wird. Von dem Scheiß. Das ist echt so lächerlich. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte jetzt irgendwie den Eindruck, dass sie Lena doch ganz schön eingesteckt hat die letzten Tage und dass sie mir jetzt irgendwie so eine Retourkutsche zuvor kommt, so rüberkommt, so dem Motto, wenn ihr alle an mir rumhackert, dann kriegt ihr jetzt hier die Kinderscheiße um die Ohren gehauen. Naja, das ist Aber ja, da ich stand ja jedenfalls schon auch in dem Murks-Vertrag da drin. ja, stimmt, andere haben sie schon gesagt. Ja. Kollabierungsvertrag oder wie das Ding heißt. Ja. Der Kolonisierungsvertrag? Ja, feministische Außenpolitik von ihrem Geld, Ja, wird Kulturwandel die jetzt. Zukunft ihrer Kinder ruiniert. Wunderbar. Ja, ich will einen Kulturwandel einleiten. Machen die eigentlich noch irgendwas Absolute anderes oder ist da Frechheit nur ist, ja eben. Kulturwandel? Kann man da schon fast Wir fragen. machen nichts anderes. Guckst dir doch an. Kulturwandel hin zum weniger ist weniger. Aber Frauen müssen doch aber auch sichtbar werden, Mann. Oft wird ja der Anteil von Frauen verschwiegen, den die an irgendwelchen großen Ereignissen oder Entwicklungen Ganz Genau. genau. Man muss Frauen So. hervorheben, wo auch immer es geht. Wird Zu total jedem. verschwiegen, Ja, kann genau. man Weil ja wir die alle meinetwegen hassen. machen. Aber nicht bevorzugen, ist was Weil anderes. wir die alle hassen, wird das verschwiegen. Und so wie bei dieser Dame hier, die in 1000 Share-Kacheln von sämtlichen öffentlich-rechtlichen Medien und weiß ich nicht, was aufgetaucht ist mit der Anmerkung, ja, das ist die sowieso. Und da steht sie neben dem Code, den sie da hauptsächlich verantwortet hat für die Apollo-Mission, mit der wir zum Mond geflogen sind. Ja, und dieser Twitter-Account hier hat ja mal anschaulich dargelegt, warum die Dame damit nichts zu tun hatte. Weil die nämlich erst da angefangen hat, nachdem die Apollo 8-Mission war. Und die Apollo 8-Mission, das war die erste, die den Mond umrundet hat, wofür also dieser Code halt geschrieben wurde. Und die Dame auf dem Bild hat er später da angefangen. Und was auch lustig ist, der sie eingestellt hat und da an die Position befördert hat, das ist ihr späterer Ehemann. Frauen immer benachteiligt und alle hassen sie und niemand fördert Toxische sie und Männlichkeit, Patriarchat verwehrt den genau. Frauen irgendwie die Wissenschaft und so. Ganz Genau. schlimm. Und wollen sie klein halten Ausgenutzt. und wollen das wieder verschweigen, die enorme Leistung, die sie Ausgenutzt. gebracht haben. Naja. Nein. Tja, das sind eure Vorbilder. Ja. Und zurück in die Gegenwart, zurück nach Deutschland. Hier haben wir einen ganz tragischen Fall aus Wolfenbüttel von der Hochschule Ostfalia, von der ich noch nie gehört habe. Ich meine, von Wolfenbüttel habe ich schon mal gehört, aber dass es da eine So Hochschule komisch gibt. Info von mir. Dort hat sich jemand als Gleichstellungsbeauftragter beworben. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, der sich selber als non-binär definiert. Und wir haben ja schon öfter darüber uns nicht so begeistert gezeigt, dass GleichstellungsbeauftragteInnen nur Frauen werden können. Ja, und jetzt wissen wir zumindest in dem Fall an der Hochschule Ostfalia, auch non-binäre Personen können keine Beauftragte werden. Das Gericht hat aber eindeutig gesagt, das ist kein Grundsatzurteil, sondern das ergibt sich halt aus den Besonderheiten an dieser Hochschule, an dem, also an den Regeln, die sie sich selber gegeben haben. Ja, und deswegen darf diese Person, die nicht in dem Bild gezeigt ist, deswegen ist es ganz gut, dass man das hier nicht bei uns nicht sieht. Ja, diese Person begründet hat die Kammer das am Freitag mit der Stellenausschreibung der Ostfalia, die im Falle sexueller Belästigung die Beratung von Betroffenen vorsieht. Diese sind statistisch gesehen meist weiblich und deswegen ist es wichtig, dass diese Beratung bei einer Frau finden können, so der Pressesprecher Tim Ole Trapp. Genau. Also, ne? Ziemlich Da logisches Argument, oder? stößt der ganze Unsinn schon wieder an seine Grenzen. Warum kann denn da, also ich hoffe, da wird es einen Shitstorm geben und das Gericht wird gezwungen, irgendwie öffentlich mit nacktem Hintern, dass jeder Tomaten draufwerfen darf oder so. Und diese zutiefst transphobe J.K. Rowling-eske Beschuldigung, dieses Gerichtsurteil wird sofort zurückgenommen. Ja, es ist ja nach der Rechtsprechung, ist das ja die aktuelle Lage, ne? Also das wurde ja schon mehrfach so geurteilt. Also wenn Frauen erwarten, Non-binäre. weil Nee, nicht hauptsächlich non-binäre, Frauen aber Frauen arbeiten, halt. dann ist das in Ordnung, ja. Aber Ja. wenn Männer erwarten oder alle erwarten Männer, Ärzte Naja, oder kannst du ja nicht so. erwarten, warum erwartest du die denn? Was bist du denn für ein Patriarch? Ich Ich warte doch nicht. auf den Eben ist das so ein nächsten. Ergebnis dieser Untersuchungen immer, dass die Leute erwarten, dass dann auch nur Männer da sind. So, ist aber gar nicht der Fall. Da ist das dann nicht in Ordnung, oder? Also, das ist ein Blödsinn, doch, ehrlich. Also, aber eigentlich könnte doch diese non-binäre Person einfach sagen, das war nur eine fluide Phase und jetzt bin ich rüber gewechselt und jetzt bitte einstellen. Jetzt bin ich eine Frau. Vielleicht. Morgen vielleicht nicht mehr, kann ich euch nicht sagen, aber. Ja, guck mal die Stanford-Universität oder wie ich sie auch gerne nenne, die Hochschule an der Normannenstraße. Nee, Dort. die liegt an der Hannover Straße. Ja gut, aber sie fühlt sich an wie eine Normannenstraße, Und also hat eine dicke, fette Kirche in der Mitte und hat den. Das offizielle Motto, die Luft der Wahrheit, der Wahrheit weht. So heißt es auf Deutsch, wohlgemerkt. Also nicht übersetzt, sondern das ist auf Deutsch das Motto. und Schuld an dem ganzen, an der ganzen Kontroverse ist natürlich wieder ein Österreicher mit Bart. Also da das Ganze ist, also dieses Meldesystem, das es dort gibt, also man kann dort andere Schüler für Dinge melden, die diskriminierend oder ähnliches sind. Also eigentlich genau das, was unsere Regierung und die Amadeo-Antonio-Stiftung gern hätte, ist dort an der Hochschule installiert, ein Meldesystem für Diskriminierung. Und aufgefallen ist das den Professoren wohl erst jetzt, als ein Schüler gesehen wurde oder ein Student auf dem Campus gesehen wurde, der eine Ausgabe von Mein Kampf gelesen hat. Und ihn jemand gemeldet hat. Und er dann eine Ansprache gehalten bekommen hat. Und Ist das ein hier wird dann so. Awareness-Team oder wie? Wahrscheinlich, ja. Und dann Und ist, Freiheit war sagt es hier nicht, ein Wahrheit, Russell aber. Berman, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft, sagt, das erinnert mich an den McCarthyismus. Und er glaubt, dass das die Meinungsfreiheit auf dem Campus beeinträchtigen könnte und außerdem halt große Chancen für Missbrauch bietet. Guck mal, der denkt genau wie wir, der Professor Russell Berman über solche Meldesysteme. Scheint ein schlauer Mann zu sein. Ja. Also, der möchte gerne, dass die Menschen leiden, ja. Ja, ich gehe davon aus. Ja. Der Prozess aber zielt darauf ab, ein Klima des Respekts zu fördern, das Verständnis dafür zu fördern, dass viel, dass Sprache halt, ja, Die Worte zu Taten führen. ja, genau. Gleichzeitig Ressourcen für Schüler anzubieten, die glauben, dass sie aufgrund einer geschützten Identität Schaden erlitten haben. Aufgrund einer geschützten Identität. Das ist echt Irrsinn. Eine geschützte Identität. Weißer Mann ist keine geschützte Identität. Oder was? Ich weiß gar nicht Das mehr, ist was schon du irgendwie meintest. alles komisch, was ihr da macht in Ich hätte jetzt Amerika. gedacht, das ist sowas wie eine Polizeisperre auf dem Telefon oder so, deine Identität schützen. Es gibt wohl diese Meldesysteme an mehreren Universitäten und es gibt eine Organisation namens Speech First, die dagegen auch vorgeht. Und in Stanford ist es halt so, du kannst anonym einen sogenannten Protected Identity Harm Incident, also einen Schadensfall mit deiner geschützten Identität melden. Das System verwendet standardmäßig anonyme Meldungen und die meisten Schüler melden sich auf diese Weise an. Sie verwenden ein Online-Formular, um zu beschreiben, wie die Voreingenommenheit nachgewiesen wurde, was eine Anfrage innerhalb von 48 Stunden auslöst. Beide Parteien werden kontaktiert. Frage ich mich auch wieder, du hast das System anonym genutzt, aber du wirst kontaktiert. Okay. Aber anscheinend wird halt derjenige, der beschuldigt wird, der wird halt nicht anonymisiert. Und dann sagt halt der eine, sagt auch so, wenn Sie ein 18-jähriger Neuling an der Uni sind und von einem Administrator kontaktiert werden, Ihnen mitgeteilt wird, dass Sie einer Übertretung beschuldigt werden, was werden Sie tun? Sie nennen das zwar nicht Strafe, aber das kann sehr stressig sein, sagt er. Bisher sind 77 Unterschriften aus der Fakultät gesammelt worden, gegen diese Geschichte, also von Lehrenden gegen dieses Meldesystem. Es sind dann Herr Sanchez, der sich selbst als Chicano bezeichnet, sagte, er habe sich in der Vergangenheit geärgert, weil ein anderer Schüler ihn mit G, kurz für Gangster, angesprochen habe. Und er sagt, er hätte es einfach von sich abprallen lassen. Aber weniger dickhäutige Studenten sollten einen Weg zur Wiedergutmachung haben. Gott, vielleicht können wir ihn auch noch wie was. Wegen bisschen Banter, wegen bisschen Ja. Anstupsen von den Leuten einfach Sollen sie wiedergutmachen, freundschaftlich. Reparation Ja, zahlen am besten. wahrscheinlich. Wie war Oh das? Wir hatten noch Gott. mal so eine Sache, wo sie in den Universitäten Tage hatten, wo Hündchen da waren und so Kuschelecken und sowas, damit Ja, sich die das war bei Leute da. bestimmten Veranstaltungen mit Christina Summers, ne, bei irgendwelchen. Aber ich glaube, bei Stanford Ja, wahrscheinlich eher nicht. stimmt. Weil Stanford ist ja schon ein bisschen höher angesiedelt, ne? Also, das ist ja eine von diesen sogenannten Ivy League-Schulen mit jede Menge Nobelpreisträgern und so, und der eigentlich nicht so bescheuert in vielen Punkten, aber ja, da drehen halt auch welche frei. Und die hatten ja auch diese wunderbare Konferenz da mit Gazat und Peterson und den ganzen Leuten vor nicht gar nicht so viel, gar nicht langer Zeit. Ne, also, ja. Und der Kutscherer war da und die haben auch diesen guten Evolutionspsychologen Ja, mit dem Herrn Kutschera Bart. war nicht bei der Konferenz, aber Okay, nee, im Stanford hat er gelehrt. der hat da mal, ja genau, der war da mal als Prof, ne? Also ob der Ja, immer noch da ist, weiß ich nicht, aber war da auf jeden Fall mal, ja. was ich euch auf jeden Fall noch vorlesen will, ist die Zusammenfassung der Dinge, die gemeldet werden können, nämlich Gesten, Verspottungen, Spott, unerwünschte Witze oder Hänseleien sowie abfällige Kommentare oder Kommentare voreingenommener Natur. Ja, das war auch richtig, weil Witze führen zu Genozid, habe ich bei Frau Weisband gelernt. Es gibt jetzt Klagen von Studenten dagegen, die sagen, nein, ich sehe gleichgeschlechtliche Ehe nicht positiv. Nein, ich finde, Black Lives Matter zerstört die Beziehung zwischen den Menschen in unserem Land. Die haben jetzt geklagt halt mit dem mit dem Hinweis darauf, sie können über ihre politischen Positionen auf dem Campus nicht offen sprechen, ohne gemeldet zu werden. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ja, also ist schon krass. Also ich möchte jetzt gerade nicht an der amerikanischen Uni studieren. Ja, aber du lebst ja schon an der deutschen... Ja eben, ich lebe ja schon in der grünen Simulation. Dementsprechend weiß ich ja, was ich auf die armen Leute dazukommt. Das sind ja genau diese Sachen, wo sie sich ja hier auch nur hinstellen und sagen, ja, was hast du denn dagegen? Wir wollen doch nur die Voreingenommenheit hier endlich mal ausmerzen. Die Leute sind alle, die haben alle Vorurteile. Und das ist schlecht für die Menschen. Das ist total unfair und so. Da setzt man sich einmal für Benachteiligte ein. Und dann müssen doch nur jetzt die Philosophenkönige hier kommen und mal sich darum kümmern, dass wir erstmal sehen, wie groß das Problem überhaupt ist, mit einer schönen Meldestelle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ne? Und ja, dann gucken wir mal. 150 Meldungen am Tag oder was? Habe ich gehört. In Stanford? Jetzt... Nee. Ja, hier die Meldestelle. Die antifeudalistische Meldestelle von der AHS oder was? Mhm. Also in Stanford gab es in einem Schuljahr 457 Akte, die gemeldet wurden und 296, die als beleidigend, davon waren als beleidigende Rede definiert. Genau. Schlimm. Ja. Schlimm, dieser Umgang. Gut, dass das mal einer regelt. Mann. Es ignoriert die ganze Geschichte, sagt Ivan Marinovic, der das Ganze mit der Sowjetunion, Ostdeutschland und China vergleicht. Sie werden im Grunde Leute melden, die sie anstößig finden, richtig? Nach ihrer eigenen Ideologie. Und ja, Ivan Marinovic, genau so wird es laufen. Price. Ja. Hier geht es um evolutionäre Biologie und die Wissenschaft. Die muss ja wirklich reingehalten werden. Also Ökologie und Evolutionary Biology, da haben sich jetzt, hat sich jetzt ein Forscherteam von mehreren Universitäten zusammengeführt und die wollen jetzt quasi auch einen Katalog aufstellen, wie man, wenn man Papers veröffentlicht, wie man da halt eine bessere Art und Weise der Sprache nutzen kann und welche Sprache man besser nicht nutzt. Wenn du nach unten scrollst, da siehst du hier eine Empfehlung von 24, die sie jetzt schon mal ausgesprochen haben. Das ist natürlich alles unverbindlich. Da berufen sich natürlich nur wieder irgendwelche Leute drauf, um das dann an den Fakultäten durchzusetzen. Das kennen wir ja schon. Und hier geht es halt in der Forschung darum, dass man zum Beispiel sagt, es kann keine invasive Spezies sein, ne? Weil das wäre xenophobisch, Anti-Einwanderer und militaristisch, ne? Darf man nicht sagen. Man soll halt sagen, es ist eine nicht endemische Spezies oder eine neu angekommene Spezies. Ne? Eine Blind- oder Double-Blind-Study kann man nicht machen, weil das würde ja Blinde ableistisch diskriminieren. Deswegen soll man Awareness benutzen zum Beispiel. Ich meine, nichts, was wir bis jetzt nicht schon mal woanders gesehen haben. Ich finde es so lustig, wie es jetzt durch die ganzen Fakultäten durchgeht. Ja, und Metaphern sind dann auch nicht von oben verordnet, sondern kommt quasi von unten an. Ne, schön ist auch Virgin. Ne? Social construct that reinforces heteropatriarchal norms. Also Jungfräulichkeit ist ein Konstrukt des heteropatriarchalen der heteropatriarchalen Gesellschaft, ne, ist klar. Also Jungfräulichkeit gibt es quasi gar nicht. Ne, kennt er. Ja. Fand ich lustig. Mhm. Unmated. Ne, die hat halt noch nie Sex gehabt. Unmated. Hm. Wunderbar. Ja, Harem, ne, klar. Master kennen wir. Old World. Male, Female ist gut. Ja, Old World, New World, da gibt es ja auch diese Unterscheidung von den Spezies, wo die hervorkommen. Ne? Und diese Worte soll man nicht mehr benutzen. Wo sind wir hier? Hermaphrodit. Achso, statt Gender soll man Sex sagen. Das ist ja klasse. Ja, statt Hermaphrodit soll man sagen Mono, Echius, Intersex oder Bigametik. Und das finde ich halt sehr lustig. Ein Hermaphrodit ist ja eigentlich der wissenschaftliche Begriff dafür. Und hier wird gesagt, nein, der wissenschaftliche Begriff ist ein Schimpfwort und deswegen dürfen wir den wissenschaftlichen Begriff nicht mehr benutzen, sondern wir nehmen Monoecious, intersex oder bigametisch. Ja, super. Ja. Na gut, ich meine, man kann sich da mittlerweile nicht mehr so sehr drüber aufregen, weil es ja so oft vorkommt, aber es gibt halt immer wieder lustige Beispiele, ne? Primitiv und fortgeschritten, ancestral und derived. Naja, okay. Mutter, Vater. Ne? Parent, Egg Donor, Sperm Donor. Male, Female. Sperm producing, Egg producing. Mhm. Wunderbar. Ja, und wenn die Frau keine Eggs mehr produziert, dann ist sie keine Frau mehr, wa? So was aber auch. Was war nochmal die Alternative zu Rape? Rape war... Forced Copulation, ja. Genau. Ja, das stimmt ja sogar. Weil Tiere können ja andere Tiere nicht vergewaltigen. Mhm. Die können sie nur unter Zwang kopulieren. Ja. Schön, und weiter geht's. Die Genderei in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ja, nimm dir einen Strick, könnte dieser Teil heißen, aber halt nicht, dass das jemand falsch auffasst. Es geht hier um einen Artikel von Simon Strick. Den kennen wir aus so großen Filmen wie Gefühlte Rechte und Rechte Gefühle. Der hat damals ein Buch geschrieben, das wir besprochen haben. Wie gesagt, der Titel des Streams war Gefühlte Rechte. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Und er hat jetzt hier für den Tagesspiegel zusammen mit Johanna Schaffer einen Artikel geschrieben, der mal wieder vor Unsinn nur so strotzt. Es tut mir leid, Simon, ich weiß, du hörst dir das an. Und ich weiß, wir haben uns schon zu drei Vierteln, sage ich mal, verabredet, uns mal zu einem Streitgespräch zu treffen. Wir müssen nur noch einen Termin finden irgendwie. Aber ich muss trotzdem jetzt erstmal mit dem Artikel abrenten. Ja. Hier geht es nämlich um das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, über das wir auch schon gesprochen haben hier. Also jene Leute, die sagen hier, dieser ganze Gender-Scheiß und diese Diktatur der weinerlichen Studenten an den Unis, das geht langsam aber sicher ein bisschen zu weit. Die haben sich im Februar 2021 gegründet. 700 Wissenschaftler sind Teil davon. Und ja, das in sich ist aber sehr positiv, weil jahrelang sozusagen hatte ich vorher mich gefragt, warum das nicht mehr passiert, sowas in der Art, ne? Um sie nicht mehr zusammen tun. Ja, Mammon, das siehst du jetzt in deiner naiven, kindlichen Art, positiv. Aber der Simon und die Johanna werden dir schon erklären, warum das halt natürlich total alles rechts offen Gamergate. Nazi-Kram ist. Genau. Es sind schrille Formulierungen, die eine umfängliche Einschränkung der Wissenschaften quer durch die Akademie plausibel machen wollen. Und da ist mir schon vor Lachen alles aus dem Gesicht gefallen. Also er wirft also diesem, oder die Autoren werfen dem Wissenschafts hier Netzwerk vor. Netzwerkfreie Wissenschaft. Werfen Sie vor, dass Sie schrille Formulierungen verwenden, die eine umfängliche Einschränkung der Wissenschaften quer durch die Akademie plausibel machen wollen. Für mich sieht das aus, als hätten die Gender Studies in den Spiegel geguckt. Der Raum des Sagbaren wird verengt, so die Hauptthese des Bandes, und die vermeintlich Schuldigen werden von gut der Hälfte der Beiträge in aller Deutlichkeit benannt. Eine postkolonial-queer-feministische Gegenaufklärung, die sich gegen die man, so der Historiker Alexander Zinn, die Freiheit martialisch zurückerobern müsste. Ja, aber also mal ganz ohne Flachs, schrille Formulierungen, zum Beispiel Männer sind Frauen, Frauen sind Männer, es gibt 100 Geschlechter, akzeptiert es endlich. Ja, oder ich glaube, Einschränkungen der Wissenschaft, indem man halt sagt, nee, wir forschen jetzt hier dran, weil das hat irgendwie jemand mit der Hautfarbe irgendwie bildet, und der mit der anderen Hautfarbe soll jetzt nichts sagen, weil der hat schon so lange was gesagt. Das Ausdünnen von Bibliotheken, in Amerika haben wir das schon, wo Mark Twain aus der Bibliothek fliegt, weil man das den Leuten nicht mehr zutrauen kann. In Großbritannien haben wir die Woche eine Warnung gehabt vor Tolkien und 1984. Also wer hier mit schrillen Formulierungen die Wissenschaft einschränkt, das werden wir dann wohl später noch sehen. Aber ich glaube, es sind nicht die Leute, die sich im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zusammengeschlossen haben. Weil auch wenn das, ich glaube, das ist das Grundthema von euch Wokies, Simon, dass ihr einfach nicht versteht, dass jemand zutiefst gegen ein autoritäres System sein kann, ohne sein eigenes aufbauen zu wollen. Dieser Sprung gelingt euch einfach nicht, weil ihr tief drin immer denkt, ja, wir müssen nur alles so lang verbieten, bis die Menschen endlich gut werden. Und ihr glaubt, dass Leute wie ich oder Leute wie wir genauso denken, boah, wir müssen nur endlich diese Linken wegkriegen, dass die nichts mehr sagen dürfen, damit die bessere Welt entsteht. Und das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Aber was ihr macht, ihr verhindert ja die Kritik an euren Thesen, indem ihr sofort schreit, ihr macht irgendwen unsichtbar, ihr macht irgendwen irgendwie, ihr verletzt jemanden, ihr bringt jemanden in Gefahr, bla bla bla. Dieser ganze Kram, den ihr als emotionale Erpressung benutzt, den benutzen wir nicht. Gut, wir sagen auch, okay, schützt die Kinder, aber das ist nun mal noch ein bisschen was anderes. Ja, und dann wird hier zum Beispiel von diesem Netzwerk ein Kult um Judith Butler gesehen und die ideologischen Traumwelten der Gender Studies. Ja, das darf man doch nur so sagen. Ich meine. Tja, nur weil die ja mit dem postmodernen Kram halt diesen Gender-Begriff ja überhaupt mitgeprägt hat. Und ja, dieses ganze wissenschaftliche Zeug auf dem Level ist ja auch nicht viel mehr als das, was die meint. Es gibt kein richtiges Geschlecht. Ja, geil. Und seitdem drehen wir uns alle im Kreis und haben halt unsere Ausgangsthese, wo wir dann nur tausendmal nochmal in jede andere Sache auch noch versuchen, das rein zu projizieren, dass es ja gar keine Geschlechter wirklich gibt. Na, also, aber da darf man, dass, wenn man das so sieht, dann ist es zu eng gedacht, oder was? Also. Ebenso schuld sei die neue Religion des Antirassismus, betrieben von Agenda-Wissenschaftlern und Schuldenentrepreneuren, ausgestattet mit einem völlig zerrütteten Verhältnis zur Wirklichkeit. Ja, wie viele soll ich dir nennen? Schick, Gümüşay, Ohanwe, ja, Palagan, zerrüttetes Verhältnis zur Wirklichkeit. Ja, oder würde er wahrscheinlich sagen, das sind ja keine Wissenschaftler, das sind ja irgendwelche Journalisten. Das sind Schuldentrepreneure. Ja, das sind die schon, ja. Aber ich würde ja eher dann sagen, halt die da aus. Ja, Agenda-Wissenschaftler. So, ne? Hallo Dora. Hallo Lan. Hallo. Ich kenne nicht so viele Gender-Wissenschaftler beim Namen, aber es gibt genug davon. Wir haben 200 Professuren, glaube ich, im Land. Also. Ja, die Frau Hahnke, oder wie sie heißt. Und der hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, dass ich die schon zweimal getroffen habe. Mm. Und ja, ansonsten bei den Rassismus-Kram halt die Crenshaw, die ich auch schon getroffen habe, den Candy, diese hier Stefanschik und wie der andere Typ hieß, weiß ich nicht mehr, der das Buch mit dem zusammengeschrieben hat. Hier dieses Grundlagenbuch über Critical Race Theory, was die ganzen Leute alle gelesen haben, die den Kram hier kritisieren. Also. Und dann kommt der große Federstrich. Gut, die Hälfte des Bandes besteht aus solchen Angriffen auf die Geschlechterforschung und verwandte Felder, wie sie aus dem rechtspopulistischen Lager lange bekannt sind. Hier jedoch erscheinen sie in einer wissenschaftlichen Publikation. Das halte ich für pure Brunnenvergiftung. Sonst nichts. Man möchte diese Menschen in die Nähe von dem rechtspopulistischen Lager setzen, nur weil halt die Rechtspopulisten auch in ein oder zwei Sachen halt ähnliche Punkte haben. Aber ich glaube, ein Großteil dieser 700 Wissenschaftler ist halt eben eher nicht bei der AfD. Und das ist auch wieder Projektion, weil diese Leute natürlich wirklich Marxisten sind. Und deswegen denken die natürlich, dass die Leute, die was gegen ihren Kram haben, dann halt irgendwelche, ja, ihre Lieblingsfeinde halt sein müssen. Sektenkulte Aktivisten. Ähnliche Fight-Konstruktionen werden in den Beiträgen von Stefan Luft für die Migrationsforschung und in Inkenpol für die woke Religionswissenschaft wiederholt. Sektenkulte Aktivisten. Feindkonstruktion, wie jetzt. Aktivist ist jetzt schon eine Beschimpfung, oder was? Schon eine Feindkonstruktion, oder was? Die folgenden bösen Menschen. So heißt es in den Texten von Zinn und Vukadinovic. ForscherInnen der Gender Studies seien unprofessionell, durchideologisiert, von typischem Narzissmus und Empathielosigkeit geprägt und ihre AnhängerInnen mit Argumenten nicht mehr erreichbar. Ja, ja, ja, genau. Ist auch so. Siehe Gamergate, Simon. Siehe hier, SPJ Airplay. Wir wollten ein Podium, wo sich diese Menschen mit uns unterhalten und sagen und uns ins, diese ganzen höllischen Sachen, die sie sich im Netz nur hinter einem Dings, hinter einem Alias trauen, uns ins Gesicht zu sagen, die Arschlöcher sind nicht gekommen. Es gibt keine Argumente, mit denen man die erreichen kann. Und großer Teil davon ist durch ideologisiert, hat diesen typischen Narzissmus, ist unprofessionell und Empathielosigkeit erkennt man jedes Mal wieder, wenn irgendjemandem was Schlechtes geschieht, den die nicht mögen. Dann ist sofort, dann wird gelacht und mit dem Finger drauf gezeigt. Also, es ist. Dann wird hier jemand. Jegliche Abwertung, insbesondere der unliebsamen Gender Studies und ihrer VertreterInnen, ist zulässig als Geste der Freiheitlichkeit sogar gewollt. Also, wir kritisieren die nur, weil wir eine Geste der Freiheitlichkeit machen wollen, oder was? Nicht, weil wir vielleicht wirklich uns Sorgen machen, irgendwie. Nö. Und Tja, ihr geht doch mit Leuten wie Maaßen sind das oder. vielleicht die Vorurteile von dem Herrn? Ne, seine vorgefertigten Dinge von wegen hier die Rechten und ihre Freiheitserzählungen und Kram, den er letztens da irgendwie den Kanadiern erzählt hat oder Engländern oder was das waren. Vukadinovic sagt, sie produzieren Pseudoforschung, Kolportage oder Absonderliches. Sie seien wahlweise selbstmitleidig oder vulgärrassistisch oder litten an kognitiver akademischer Dissonanz. Alles wieder Sachen, die ich genauso erlebt habe in den letzten 8 Jahren. Aber ich bin nur ein Amateur. Du bist hier der Doktor Simon. Genau. Und dann wird halt noch so ein kleines Bonmot gesetzt. Und damit hat sie sich etabliert, Anti-Gender-Fachstimme. Ja, als wenn ihr nicht 1000 Stimmen hättet, die euren Chor singen. Da ist es natürlich völlig illegitim, dass jemand auch eine Stimme hat in irgendeinem Chor. Ne? Und natürlich wird es am Ende im letzten Absatz, oder nenne ich sogar noch nicht der letzte, der vorletzte Absatz, wird das Ganze dann noch mit der AfD vermengt, ist ja klar. Auch die AfD will Gender abschaffen und deswegen sind diese 700 Leute praktisch der wissenschaftliche Arm der AfD, klar. Außerdem wird den Leuten unterstellt, es ginge darum, dass sie Angst hätten, Genderforschung würde ihnen Drittmittelforschungsgelder und Posten wegnehmen. Was ich mir ein bisschen erklären kann, weil mit hier, wie heißt das, ESG und dem ganzen Unsinn, naja. Ja, aber ich glaube, das wirkt sich auf den Bereich jetzt nicht unbedingt aus. Das, Na, also. Drittmittel schon. Wenn deine Firma irgendwie Ach Drittmittel zur so. Verfügung stellt und sagt, ich habe das aber an ein Projekt gegeben, wo schwarze Geschlechtergerechtigkeit, ja. Rollstuhlfahrerinnen of Color mit was weiß ich irgendwie. Ja, gut, das könnte vielleicht schon sein, ja. Weiß ich nicht genug drüber. So zeigt sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit weniger freiheitsliebend, sondern als durchaus mächtige Lobbygruppe von LehrstuhlinhaberInnen, die ein aggressives Agitieren gegen Gender Studies, Queer Theory und Rassismusforschung zum Arbeitsschwerpunkt erhoben haben. Ja, vollmächtig die Lobbygruppe, sehe ich ja. Arbeitsschwerpunkt. Ja, genau. Erstens mal sind das alles Wissenschaftler, das ist nicht ihr Arbeitsschwerpunkt, aber. Ihr sagt immer, es gibt keine Translobby und sowas. Aber wenn jemand anders, dann ist es sogar gleich eine mächtige Lobbygruppe, die irgendwo überall die Finger drin hat. Ja. Es geht hier nicht um Wissenschaft, sondern um Aktivismus und den Machterhalt einiger akademischer Eliten. Jetzt wo jetzt? Bei Woke oder bei Netzwerk Wissenschaftsfreiheit? Ich kann dir gerade nicht mehr folgen, Simon. Es klingt alles gleich für mich. Und war Aktivismus nicht eben noch ein Feindbild? Hast du denen das aufgeheftet? Der Super-Slogan Freiheit der Wissenschaft ermöglicht den schnellen Schritt von der strategischen Provokation zur einstudierten Rolle als Opfer der Cancel Culture. Ja, nee, Die ja, nee, Opferrolle, die er weil das gerade könnt ihr geschafft ja hat, gar ne? nicht. Ne? Das Genau. kann keine Jasmin Kuhnke und das kann keine Sibylle Schick und das kann kein Malcolm O'Hanlon. Nee, niemand von denen kann das. Sich hinwerfen und sagen: Oh, die haben mich geschubst, ich hatte Joghurt im Ja, Ranzen. oder dieser Beitrag hier. Wir werden diffamiert, die Leute wollen uns weghaben. Ich werde mit einem Besen nach Afrika gehen und alle Menschen rauskehren. Warum greifst du mich an? Ich bin doch nur eine arme Frau, Kala. Genau, als Opfer der Cancel Culture und weiter zur Feindbestimmung und persönlichen Abwertung. Dies alles hat mit Respekt, Forschungsfreiheit oder Erkenntnisinteresse nichts zu tun, sondern ist Aktivismus im akademischen Verdrängungskampf. Ja, und da der Noral fragt ganz zu Recht, ob mächtige Lobbygruppe nicht eine antisemitische Doktrin ist. Das sowieso. Das frage ich mich auch. Das kann man, glaube ich, als gegeben betrachten. So, Simon, weißt du schon mal, worauf du dich einstellen kannst, wenn wir uns unterhalten über den Artikel oder insgesamt, weil ich finde es ganz schrecklich verlogen, einfach so zu tun, als hätte dieses Woke-Konstrukt überhaupt keine Macht. Und da sitzen dann die bösen Leute und wollen den armen, machtlosen Queeren dann irgendwie noch was schubsen. Das ist einfach nur lächerlich. Ja, und ich meine, Netzwerkwissenschaftsfreiheit, das ist ja auch mit Leuten, die diese ganzen Probleme jetzt schon hatten. Ne? Also ist ja nicht so, dass die da einfach vor sich hinforschen würden, sondern und sich dann irgendwie gedacht haben, so, ach, jetzt mag ich aber diese Geschichte irgendwie nicht, will die weghaben, sondern diese wunderbaren Toleranten hier, die sind ja schon auf die losgegangen. Und es ist ja halt schon nach Mitternacht für diese ganzen Geschichten. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie davon reden, dass vielleicht eventuell diese Leute mal irgendwie übergriffig werden, sondern das haben wir ja schon überall. Im Moment, im Endeffekt sind solche Artikel und dieses ganze Agitieren nach dem Motto, die sind böse, wir sind überhaupt nicht schlimm, das sind die Leute, die sich hinstellen und sich einem Feuerwehreinsatz in den Weg stellen, weil sie wollen, dass das Gebäude abbrennt. Das ist ihr Ziel. Sie möchten dieses aufgeklärte Europa niederbrennen. Und jeder, der sich dagegen wehrt, muss aufgehalten werden. Und wenn du genug von diesen Medienartikeln rausbombst, dann finden sich sicher ein paar gute Bürger, die auch für Impfpflicht und was weiß ich waren, die da auch dir zustimmen und dann den Prozess noch ein bisschen weiter in Ruhe laufen lassen, bevor irgendwas passiert. Macht nur so weiter. Wir vernichten unsere Wirtschaft, wir vernichten unseren Wissenschaftsbetrieb. Wird schon schief gehen. Zum Ergo und Scheiß, ne? Das ist irgendwie. Jetzt hast du es geklickt. Der Text ist weg, egal. Ja, wenn du noch was dazu sagen willst, dann sag einfach. Ja, nee, der Text ist jetzt weg, ist jetzt egal. Ist nicht wichtig. Nicht so wichtig. Ja, der Text wurde im Tagesspiegel veröffentlicht. Genau, und das hier wurde auch im Tagesspiegel veröffentlicht. Ah, okay. Und das ist ein kritischer Artikel über die Amadeo und Hunde Stiftung und das die Meldestelle. Und ja, wundert mich sowieso, wie das jetzt gerade umgeht. Also ich habe eigentlich noch keinen Artikel gesehen und ich habe jetzt auch nicht aktiv danach gesucht, aber ich habe jetzt noch keine Verteidigung gesehen. Ich habe eigentlich nur Artikel gesehen, die sagen, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, was da abläuft. Und diese Behauptung, es sei ja anonym und so, sei ja auch falsch, weil sie ja im Endeffekt selber ja auch schreiben, dass das nur anonym ist, wenn es sich nicht um eine Öffentlichkeit stehende Privatperson handelt. Mit anderen Worten, jeder Mensch, der in irgendeiner Art und Weise politisch arbeitet, ist ja quasi in der Öffentlichkeit stehende, nicht mehr Privatperson nach dieser Auslegung. Also, ne? Also, und das ist ja auch nur das, wo es halt wirklich irgendwie was bringt. Also die anderen Sachen natürlich für die Zahl, dass sie sagen, oh, es gibt so viele Vorfälle und wir müssen jetzt unbedingt die Gesetze ändern, was ja aus meiner Sicht der Hauptgrund ist, warum diese Geschichte da eingeführt wurde. Aber das andere Ding, dass man halt irgendwie dann jetzt sowas hat, wo man sich dann darauf beziehen kann, dann irgendwelchen Zitaten, Wikipedia-Seiten, wie auch immer, um zu sagen, ja, hier XY-Person ist ja eine ganz schlimme Person, sagt ja auch die anerkannte Expertenstelle hier von Amadeo Antonio. Ne? Die sind ja gegen Feminismus. Ja, und auch, dass das halt ziemlich ziemlich weit geht, schreibt der Autor hier halt eben auch. Also auch gegen Transfeindlichkeit und soziale Bewegungen, gesellschaftliche, politische, religiöse und akademische Strömungen, die sich organisiert gegen Feminismus wenden. Was, ne? Also in anderen Worten, alles, was halt nicht Feminismus ist. Und Feminismus ist ja halt im Endeffekt eine Ideologie. Ne? Und das ist jetzt also eine Staatsideologie, wie wir gleich auch noch sehen werden in einem anderen Artikel. Das hier ist das nächste Ding von der Neuen Zürcher Zeitung, hier von der Frau Achterberg. Die hat das geschrieben. Das ist ja eine von den Leuten aus dem Berliner Büro von der NZZ. Und ja, Demokratie braucht keine Denunzianten und keine Antifeminismus-Meldestelle. Das ist ja eher so ein Meinungsartikel. Und da steht das halt auch alles nochmal drin aufgelistet. Und es wird auch immer auf Frau Kahane verwiesen und ihre Stasi-Vergangenheit. Aber wenn ich mich noch zurückerinnere, als wir noch in unseren jüngeren Jahren waren, da haben wir uns ja schon mit der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt, schon seit deren wunderbaren Geh-Sterben-Pamphlet über Computerspiele, ne, wo ja auch unser Ach, Junge. Lieblingsthema drin vorkam, hier, ne? Gamergate. Haben wir es schon mal gesagt, sagen wir gleich nochmal. Und da war uns ja schon klar, ne, was das für ein Verein ist. Und da gab es ja richtig Mecker, ne, dass sich das doch wohl verbieten würde. Und da hat ja auch die Frau Kahane damals so ein Gutachten sich schreiben lassen, dass sie ja niemandem geschadet hat und dass ja alles total in Ordnung war und so ihre Tätigkeit für die Staatssicherheit. Und auf der anderen Seite war es, glaube ich, vom Hubertus Knabe, der hatte ja so ein, mal veröffentlicht, so ein Bericht, den sie da geschrieben hat, aus wo sie zu Besuch war in West-Berlin, glaube ich. Und da über irgendwie eine Hochzeitsfeier oder irgend sowas von der Verwandten irgendwie dann einen Bericht abgeliefert hatte oder sowas ähnliches war das, glaube ich, irgendwie. Aber da waren halt schon genau diese Sachen, wo jetzt halt drüber geredet wird mit irgendwelchen Konservativen und wie blöd die doch sind und solche Geschichten. Das war da auch schon drin, ne, in ihrem Bericht da für die Staatssicherheit, den sie da abgeliefert hat. Ja. Ja, also. Und das steht jetzt hier auch immer drin, da, ne? Finde ich auch gut, wie das jetzt mittlerweile halt selbstverständlicher Teil ist und die ist ja noch nicht mal mehr Vorsitzende jetzt mittlerweile, ne? Und das sagen sie natürlich auch, also die hat das ja abgegeben, deswegen ist sie die ehemalige Vorsitzende. Aber als das alles noch ein bisschen relevanter war, da war irgendwie die Schnappatmung immer groß, ne? Dass man das doch nicht sagen könnte, dass das eine DDR-Stiftung ist oder so. Es ist ja Polemik oder weiß ich nicht was. Aber hier können sexistische Frauen, queerfeindliche Worte, Taten, Organisationen und Menschen anonym gemeldet werden. Das ist doch ein Anschwärzportal dann. Das ist doch eine Denunziation. Ja, Ja, natürlich. Und auch Menschen. damit sie das dann halt da aufschreiben Die können, ne, Menschen wie wir ja gerade anscheißt. schon gehört haben, dass Phoenix. die Ja. öffentlichen Personen, ne, irgendwelche Journalisten, Publizisten, ne, die kann man da ja auch mit Namen dann reinschreiben und sagen, hier, das sind die Bösen. Könnte ich mal eine Stelle aufmachen hier, wo wir Pro-Feministen sammeln? Und die dann auch so anprangern oder so? So. Das ist ja mindestens genauso hassenswert. Ja. Ja, und kostet Ach, und die natürlich Lisa wieder Geld, ne? Paus, ne? Also, ich habe mir diese Woche auch, die war bei Thilo Jung zu Gast. Es war auch schwer Okay. erträglich. Also, Hier ist, glaube ich. ja, die ist halt auch so Die ist eine. bestimmt voll locker drauf, ne? Nee, also ich war halt Ja, ziemlich hätte mich auch erschrocken gewundert. darüber, wie selbstverständlich die halt auch ihren, ja, im Endeffekt an der Uni gelernten Sozialismuskrempel darunter betet. Ne? Geil, Also, die hat auch ja. irgend so einen Theoriescheiß irgendwie gelernt. Und das merkt man halt auch. Und die ist ja immer so, ja, dies, das und so, hier und da, so und so. Ja, immer so faktenmäßig irgendwie redet die, aber halt mit so Sachen wie, ja, und das müssen wir jetzt ändern, dies und das. Und hier müssen wir jetzt da und da machen und hier und da verteilen und hier und da umändern und so. Na, also, da läuft es einem echt kalten Rücken runter bei der Gelernt Tante. ist gelernt. Oh mein Gott. Ja, und alles so, ja, ist doch klar, ne, ist doch klar, müssen wir ja machen, so. Müssen wir ja hin. Ist ja logisch. Ja, und dann kommen Sie mit dem Jahr 2020, also da könnte eigentlich noch ein bisschen länger zurückgehen. Ja, Amadeus ist ja eine von den Ältesten unter den Geförderten von Demokratieleben und diesen ganzen Geschichten. Ja, und hier hat Frau Achterberg geschrieben, Straf rechtlich relevante Taten wie Angriffen auf Frauen, queere Menschen und Einrichtungen. Da muss ich aber sagen, das ist noch nicht mal klar. Also klar, normale Menschen verstehen unter einem Angriff, na, da rennt jemand auf irgendwen zu und bedroht den oder haut ihm eine oder irgendwas, ne, irgendwas Physisches. Aber ich meine, wir wissen ja, wie der Jargon ist, ne? Und Angriff kann auch bedeuten, ich bin Politiker und sage hier und da irgendwie diese Einrichtung oder so, die macht hier irgendwie ideologische Geschichten, die wir nicht richtig finden und deswegen sollten wir die nicht öffentlich fördern. So, das ist ja ein ganz klarer Angriff, ne? Weil dann können die ja nicht mehr ihre Arbeit machen und dann müssen die Menschen ja leiden. Und das ist ja Genau, da geht es dann. ums Wichtige, ums Geld. Ist ja dann ein Angriff auf die Ideologie und so, ne? Oder irgendjemand versucht, irgendwas als Unsinn hinzustellen, ne? Das ist ja auch die anderen Geschichten, die sie schreiben. Also Angriff muss nicht Angriff bedeuten. Angriff kann alles Mögliche bedeuten, was halt eben deren Zielen widerspricht. Und dafür sorgt, dass die nicht umgesetzt werden können, ist auch ein Angriff. Sticker, Flyer mit antifeministischen Inhalten. Publikationen, die über eine vermeintliche Homo- und Trans-Lobby oder Gender-Ideologie berichten, so wie das Familienministerium oder wie mit Regenbogenportalen, die sie sich schreiben lassen von der nicht existierenden Trans-Lobby. Ja, der nächste Absatz ist doch gut, der ist doch, das Ganze doch ein bisschen plastisch. Es ist vielleicht vorstellbar, dass ein konservativer Politiker, der sich bei einer Wahlkampfveranstaltung gegen Sprachregelungen und für die Familie als Keimzelle der Gesellschaft ausspricht, tausendfach als Antifeminist gemeldet wird. Ja, so ist es ein Kinderspiel, den politischen Gegner anzuschwärzen, ja, und hohe Zahlen zu produzieren, ne? Und bei Bedarf auf das Urteil der Stiftung zu verweisen, genau. Ja, man sagt ja, die tun immer so, als hätten sie alle diskalkuliert oder so, aber wenn es an Statistiken geht, dann haben die ganz schön ausgefeilte Tricks drauf, ne? Muss man echt sagen. Und jetzt machen sie sich eben noch mehr Daten selber. Machen sie schon ziemlich viele Daten selber. Und erheben andere Daten eben lieber nicht, Ja, die ne? haben ja Weil schon dann vor sonst Jahren so. gesagt, dass sie das wollen, So. ne? Und jetzt machen sie es halt, weil sie es jetzt können. Ja, genau. So wie die Aber auf der anderen Baerbock jetzt Seite, den Kulturwandel ausrufen kann. können sich jetzt aber auch CDU-Politiker und Kollegen halt nicht hinstellen und sagen, ja, mit uns hätte es ja nicht gegeben, so nach dem Motto, weil, wie gesagt, diese Förderung von der Amalie-Mathone-Stiftung, die gibt es ja nicht seit gestern. Allerdings. Und das Ja, hat man keine halt Ahnung, warum das jahrelang immer wieder irgendwie durchgeht. Vielleicht ist wegignoriert, es ja weil ein die von der Geheimdienstding. SPD halt irgendwie gesagt haben, naja, das sind ja hier nur die guten Leute gegen Antisemitismus und so. Wenn man das natürlich hört, dann denkt man sich natürlich erstmal, ja, ist doch schön, ne? Ist doch richtig, ist doch gut. Aber ich meine, wie viele Leute, die irgendwas mit marxistischer Theorie da sich in ihre Bio schreiben oder sie sich direkt selber als Marxisten bezeichnen, schreiben für dieses Weltauer-News-Ding, was ja auch im Endeffekt nur sowas ist, wo sie dann alle darauf verweisen können und sagen können, ja, hier, guck mal, Quelle Alle. Weltauer-News. Das sind ja Alle. alles ganz schlechte Leute hier. Alles ganz furchtbare Menschen. Die Ja, die Stiftung wird wehrt sich sich nicht gegen den mehr. Vorwurf des öffentlichen Prangers. Genau. Oh, oh Mann, ja. Mit wenig Aufwand lässt sich ein in Anführungsstrichen Vorfall melden. Und eine Buttonchronik wird voraussichtlich bald eine Liste von Negativbeispielen unterhalb der Ja. Strafbarkeitsgrenze zu finden sein. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wollen wir uns denn selber melden? Oder? Gute Idee. Es ist nur so ein bisschen, wenn du sagst ja, dass die meisten Artikel eher negativ sind, ne, Ja, also darüber ich habe noch jetzt hier keinen aufnehmen. positiven Verteidigenden Weil es irgendwie zu gesehen. weit geht, so ein Also, bisschen. wenn ihr welche gesehen habt, ich meine, ich habe halt auch nicht aktiv gesucht, ne? Und ich bin natürlich auch irgendwo in der Blase. Also hier Frau Achterberg und gut, den Tagesspiegel hätte ich jetzt nicht auf der Liste gehabt, denn der wurde mir natürlich irgendwo reingespült von anderen Leuten. Aber ja, also ich habe jetzt noch keinen, mir ist jetzt noch kein Artikel untergekommen, wo drin steht, ja, ist alles prima, ist alles super. Also, was wollt ihr überhaupt? Also, sowas ist mir jetzt noch nicht begegnet. Also, es ist schon eigentlich. Ja, aber der Hammer kommt gleich noch. Das ist der nächste Artikel dann. Der hat Okay. also sehr, sehr deutliche Worte gefunden. Noch viel deutlichere als die beiden, die wir jetzt hier schon gesehen haben. Ja, aber die Untunte-Stiftung versucht mit der Meldestelle unter dem Deckmantel der emanzipatorischen Intention Fakten zu schaffen. Daran ist wenig bis nichts feministisch, aber alles antidemokratisch und illiberal. Jo. Ins Ja, und Schwarze. wir hatten ja schon mal gewettet sozusagen, wer recht hat, wenn es darum geht, ob das nochmal aufhört mit dem ganzen Feminismus-Kram, ob das immer wahnsinniger wird oder ob man eben auch mal nochmal einen Endpunkt absehen kann. Und ich hatte den ja abgesehen und ich glaube, hier ist er ungefähr, ne? Also da ist dann jetzt Schluss einfach bei der Nummer. Wollen die meisten Leute nicht mehr mitspielen. Die werden zwar trotzdem genug Meldungen reinkriegen von ihrer Klientel, aber es scheint dann nicht mehr so ernst genommen das zu wird halt werden. die Frage sein, ob das wichtig ist. Das haben wir auch vor Jahren schon gemutmaßt, dass ja diese ganzen Republikaner, also Republika-Auftretende wie Frau Wiczorek, die ja damals da das Lied vom bösen Gamergate gesungen hat, in einem Talk, der, wenn ich da noch mal dran erinnern darf, hieß Let's talk about Meinungsfreiheit, Baby. Also Wow. wirklich halt, Meinungsfreiheit ist böse, weil Gamergate. Und da leiden die Leute nur drunter und das ist alles schlimm. Und da haben wir ja schon gesagt, alter Schwede, hier, guck mal hin. Und ja, im Endeffekt, da sagen die Leute auch, ja, ach, das passiert da ja halt, die reden das dann. Aber dass diese ganzen, na, die haben halt ihre Journalisten da sitzen, die schreiben irgendwelche Artikel, dann hast du die Politiker, denen ist das wichtig. Und das reicht ja auch. Ich meine, was willst du denn, dieses dumme Wahlvolk? Die brauchst du doch nicht überzeugen, hier in Deutschland doch nicht. Also, wenn Hallo? das bezahlt wird, ne, Da ist wird ja einfach immer. Demokratie gelebt, ne? Und dann haben wir ein Rahmengesetz und können wir selber entscheiden, wer jetzt demnächst die Mittel bekommt und so. Ist doch scheißegal, was die Leute davon halten. Also, du musst doch nicht die Leute davon überzeugen. Du musst doch nur das Klima erzeugen, dass die Politiker halt die Schnauze halten oder Hurra schreien, ne? Und das reicht Ja, doch ich meine, wenn die schon. Leute das nervig finden, dann ist das schon der erste Schritt in die andere Richtung, ne? Das ein Hoffnungsschimmer oder so sehe ich da schon drin. Ja, aber das war halt in der Vergangenheit war es immer egal. Und das muss jetzt halt eben mal den Punkt erreichen, aber da sehen wir auch gleich im nächsten Ja, ich meine, so Artikel. eine Stiftungswebsite ist natürlich nichts, woran man sich thematisch dauerhaft aufhängen kann, ist klar, ne? Das kann man höchstens mal wieder ab Ja, und ich zu hoffe halt, die als. Leute gucken weiter. Ich habe jetzt auch schon darauf Ja. hingewiesen, auf den Herrn Kramer, ne, den Verfassungsschutzführer von Thüringen, der ja auch schon vor etlichen Jahren hier Thema war. Das ist ja auch so einer, den sie immer rausgraben, um irgendwie zu sagen, ja, der Maaßen, der ist ein ganz klarer Antisemit und so. Und hier und da, und die Leute sind alle böse und ich bin hier der Experte, weil ich bin ja vom Verfassungsschutz und ich weiß das ja alles. Ich kann das ja einschätzen und das ist ja immer ihr Go-To-Mensch für irgendwelche Faktenchecks und so ein Scheiß. Und das ist ja einer von dem Stiftungsrat, von der AA-Stiftung, der unter ganz komischen Umständen da an seinen Posten gekommen ist. Na? Stichwort Volljurist und so, was er nicht war, was man eigentlich sein muss dafür und so lauter solche Sachen. Ist das doch nur ein Vehikel für die VS. Ja, da gibt es noch einiges auf jeden Fall zum Angucken und wir haben es auf jeden Fall vor Jahren schon prophezeit. Entwicklung ist im Gange sozusagen. Ja. Ja, und jetzt kommt der Knaller. Also das sind wirklich deutliche Worte hier von Herrn Martenstein. Leider hinter der Paywall, aber hier im Archiv ist alles drin. Ich weiß nur nicht, wie viel ich davon vorlesen darf. Eine Staatsideologie, sagt er, der man besser nicht widerspricht. Also das finde ich schon mal gut zu sagen, dass dieses Feminismus-Ding jetzt mit dieser Geschichte halt zur Staatsideologie erhoben soll, denn das soll es eindeutig. Ne? Also finde ich halt gut, Ach dass sie so. sich trauen, das ist auch so klar zu sagen. Und dann geht es erstmal um den Herrn Fahrenhold und seine Energiewende. Na, dass das alles nicht so ganz richtig funktioniert. Und den Chili, der darauf hinweist. Und warum man den nicht mehr einladen würde. Und die gefährlichen Leute. In Anführungsstrichen gefährlich. Ist mir was im Und Hals in diesem passiert. Sinne wurde jetzt auch die Meldestelle Antifeminismus eingeführt, finanziert mit Regierungsgeld aus dem Grünen Familienministerium, betreut von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Doch hier steht sie da, die von einer ehemaligen langjährigen Stasi-Mitarbeiterin geleitet wird. Na, also das darf jetzt Ach immer nicht so, wird's nicht fehlen. mehr. Finde ich Ja, gut auf okay. jeden Fall. Dort darf man Personen melden, die sich etwa als Journalisten kritisch über gendergerechte Sprache geäußert haben. Medien, die in Anführungsstrichen antifeministische Narrative veröffentlichen, Veranstalter, bei denen Leute auftreten dürfen, denen das Etikett Antifeminist aufgeklebt wurde. Die Vorfälle werden dann in einer Liste veröffentlicht. Anonymität genießen dabei laut Webseite der modernen Hexenjäger, schreibt er hier, der Hexenjäger, nur Angeklagte, die das nicht öffentlich. die sich nicht öffentlich geäußert haben. Ich vermute in einer Kneipe. Und die NZZ hat ausprobiert, meldete jemand, der gesagt habe, Gender Studies sei Geldverschwendung, noch nicht einmal 5 Minuten kam die Dankesmail aus dem Vorzimmer des Wahrheitsministeriums, schreibt er hier. Hoppala, jetzt habe ich irgendwo angeklickt. Es lohnt sich, die Website der Meldestelle zu besuchen. Als Beispiel für gefährlichen Antifeminismus gilt dort, die sich öffentlich gegen die Einrichtung weiterer Gleichstellungsstellen auszusprechen. Eine Meinung dieser Art wird dann kein Witz mit Hasskriminalität, mit Rechtsterrorismus. Und das ist nur wirklich unverschämt mit Antisemitismus in einen Topf geworfen. Ja, das ist die Das ist viel unverschämt. Amadeo-Antonio-Stiftung in a nutshell. Das ist deren Jo. Hauptgeschäft. Am schönsten aber ist der Titel des Denunziationsprojekts. Auch hier wieder die Wortwahl, ne? Denunziationsprojekts. Traut er sich. Es läuft unter dem Namen Demokratie stärken, ja, oder leben ist eigentlich, aber gut. Wäre es nicht wirklich langsam an der Zeit, unser Land offiziell in Deutsche Demokratische Republik umzubenennen? DDR. DDR-Vergleiche. Die bösen, Oh bösen mein Gott. DDR-Vergleiche. Oh mein Gott. Wir Herr haben Martenstein ist ja auch ein alter weißer Mann. also wieder Daher. etwas, das in einer Demokratie niemals geben dürfte, eine Staatsideologie, der man besser nicht widerspricht. In den linken Diktaturen der Vergangenheit half es Oppositionellen wenig, wenn sie sich selbst für Linke hielten. Das beste Beispiel war Wolf Biermann. Auch beim Feminismus, der viel Gutes gebracht hat, das weiß ich nicht so richtig. Ich erinnere da nochmal an die Apollo-Dame von eben, Ja, oder ein Schwesig. bevor er Familienministerin dieser Paus in die Hände fiel. So viel hatte er jetzt auch nicht an Negativen dabei zu tragen, aber gut. Gibt es viele Strömungen, ja, die alle nicht so gut sind. Alice Schwarzer, ja, die Verteidigung von Alice Schwarzer finde ich auch nicht so richtig. Ja, und dann hier der abschließende Satz, wo ich ja im Strahl kotze. Welt hat übrigens die FDP nach ihrer Meinung zur Meldestelle Antifeminismus gefragt. Von den Liberalen kam keine Antwort. Was seid ihr nur für Feiglinge? Schreibt Herr Maas, nee, wer ist Martenstein? Ja. Bisschen, ne? Naja. Man hätte jemand anders fragen können und vielleicht auch keine Antwort gekriegt. Eine CDU oder so. Ja, das Naja, ist aber die einfach so ein FDP ist ja an der dreistes Projekt, Regierung wenn man jetzt nicht mehr beteiligt. wieder, wenn man jetzt nicht widerspricht, wann widerspricht man dann wirklich mal? Ja. Das denke ich ja zu den Atomkraftwerken auch, aber das glaube ich, heute nicht Thema. Wenn ich jetzt widerspricht, wann dann? Ne? Nächsten Monat hat man noch. Eigentümer der ARD, nicht schlecht. Ja, das ist ein Aber. Mensch, der den Parabelritter dazu auffordert. Also hat man ja gesehen, dass der ein Video gemacht hat, was gar nicht so blöd war zum Thema Hogwarts Legacy. Und hier wird er jetzt freundlich dazu aufgefordert von einem aufrechten, radikalen Demokraten. Bei dem Gegenwind, den du abbekommst, würde ich gerne fragen, ob du inzwischen die Problematik um J.K. Rowling verstanden hast. Denn ich weiß, dass das an einem vorbeigehen kann. Und es ist wichtig, dass jemand wie du korrekt aufklärst. Bitte nimm dir die Zeit. Ja, reih dich ein, sag auch, ich hasse die Verräterin J.K. Goldstein, die unsere schöne, perfekte Gesellschaft kaputt macht durch ihre zersetzenden Thesen. Klingt aber auch irgendwie sehr ironisch, finde ich gar nicht schlecht. Also kann man doch einiges reinlesen, Bei all dem Gegenwind glaubst du nicht, dass eine wenn Versicherung für dein Geschäft das Richtige ist, verstehst du? Nimm dir ruhig Zeit, darüber nachzudenken. will. Ja, übel, oder? Solche Sprüche. Also, es Ey, erinnert wenn, auch wenn an. sowas jemand nach Kuhnke schreibt oder nach Schick, ist das eine Drohung. Ja. Dann wird das mit aller Härte verfolgt. Aber wenn so jemand das irgendeinem Typen schreibt, nur ja, ne? Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ja, was heißt irgend so ein Typ? Das ist ja auch ein Typ, der jetzt noch nicht mal so weit entfernt ist, ne, von dem ganzen Kram. Also wenn du den fragst, ob Feminismuszeug und sowas alles richtig ist, dann wird er ja auch nicht ausholen und sagen, nee, das machen wir alles nicht oder so. Sondern er wird ja auch dieses ganze Gebiet runterrattern. Das kann er ja auch gerne machen, wenn er es nicht besser weiß. Aber ja, das Problem sind ja solche Geschichten hier, ne? Also das reicht ja alles nicht. Du musst ja 100% auf Linie sein, Ja, sonst aber bist das du ja der Problem ist ja auch Feind. so, Leute wie er sind am gefährlichsten, weißt du? Bei den anderen kannst du sagen, das sind eh Nazis. Aber wenn du das bei ihm sagst, sagen seine Leute hier, Moment mal, der hat aber doch gesagt, hier, Schwulenehe, was weiß ich und so. Der ist noch viel gefährlicher, weil der bringt die Leute in deinem Das Chor stimmt, ja. dazu, dass sie denken. Das ist Und das ist richtig. noch viel gefährlicher als jemand von außen. Geht rein und macht er halt hier. Genau. Und da hatten die Herrschaften ja auch so ein Hangout letzte Woche. Mit Aurelia Brandenburg, die wir ja auch schon kennen, für ihre vollkommen faktenfreien Darlegungen über Gamergate, die man auf gamergateblog.de widerlegt sehen kann. Ich war so schockiert, als ich dieses Foto gesehen habe. Also ich wusste, dass manche Leute tief gefallen sind, aber dass sie so tief fallen, ganz ehrlich. Lol, das war die echte die erbärmlichste Runde, die ich mir so vorstellen konnte, ey. Ja. Ja, aber ich will Also das. ehrlich gesagt noch nicht zu viel darüber reden, weil ich glaube, wir sollten das nochmal. Ich habe es jetzt eigentlich nur mit reingenommen, größtenteils, damit ihr schon mal wisst, dass wir es gesehen haben und wissen, dass es existiert, dass ihr es uns nicht mehr schicken braucht. Ja, wir sehen ja halt auch den Sally, der ja früher auch mal bei uns dabei war. Und einen von den Bleilos. Ich weiß immer nicht, ob das Bleilo oder sein Bruder war, weil die ja Zwillinge sind. Aber halt einen von denen. Ja, und das ganze Gespräch. Alter Schwede, ja, das war wirklich ein ganz niedriges Level und auch wieder so Ist viel. das, der X-Ray bringt mich gerade drauf. Ist das diese Skeptiker-Gemeinschaft, die die damals gründen wollten? Ja, scheinbar, ja. Also es ist Iron Law of Rogue Projection auch wieder in ganz großem Maße. Also wie sich darüber aufgeregt wurde, dass Leute beleidigt wurden und dann am Ende irgendwie dazu aufgefordert wurde, Leute zu beleidigen. Es ist wirklich genial. Oder sich darüber beschwert, dass Gamergate irgendwie wie eine Verschwörungsideologie klingt und danach den ganzen Krempel runtergerattert mit ja, und da kommt der Bannon und dann geht er da rein in die Jo, Spiele, das war überflüssig. in die Spiele-Community und macht da irgendwie was und so. Ne? Das ist alles total plausibel, ja, das Als alles. der bei mir vor der Tür stand damals, 2014, habe ich schon geguckt, aber dann hat er gesagt, hier, ich will dich für Gamergate rekrutieren. Ja, so 100 Dollar. Da habe ich gesagt, weil ne, geschenken Gaul schaue ich nicht ins Maul. Habe gesagt, Steve, das machen wir. Ja, aber die Rechten. So war das nicht eben. Ne? Und das ist diese Alt-Right-Pipeline. Das ist das Ende hier von der Alt-Right-Pipeline, was ihr hier in dem Bild seht. Das andere Ende. Dekadent, Ja, und das war doch auch mal. Der war doch früher auch irgendwie edgy unterwegs, der Dekadent. Aber ich kann mich noch erinnern, sicher. dass Sally ja irgendwie mal, der war mal bei Imp in dem seiner Talksendung, die er mal irgendwie hatte, wo er mal irgendwie einen Gast hatte. Und da hat Sally ja dann irgendwie diesen Spruch abgelassen von wegen, ja, im Zweifelsfall für die Meinungsfreiheit, aber nur im Zweifel. Na, weil er das weiß das ja so ganz genau. Und eine von den Beispielen von Leuten, die man kennen sollte, die ihm da der Impf irgendwie vorgelesen hat, war nämlich dieser Dekadent. Ich hatte den Namen vorher noch überhaupt nicht gehört. Ich hatte keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Und der war damals noch so ein bisschen edgy unterwegs und den wollte er halt wegcanceln. Ja, hat da nicht so gut geklappt. Aber ist er ja jetzt auch einer von den Guten. Ist ja jetzt gegen Beleidigung, außer natürlich für Beleidigung am Ende. Also. Ja, Alt-Right Pipeline, da habt ihr es. Schlimmes Klischeegespräch, ja. Kann ich das? Wollen wir dann mal was von gucken oder so? Tage? Oder? Ja, vielleicht später, aber nicht heute. Also, Genau. das. Ab in die Alt-Right-Pipeline mit euch. Tja, traurig, was Radikalisierung alles bewirken kann. Oh, Jetzt die gibt es keine Musik mehr Radikalisierung, für straighte Männer. Also ich kenne die Tante nicht. Ich habe Ich vorhin auch kurz nicht, noch nie reingehört. gehört den Namen. Aber was Nicht. wäre denn die doofe Kämmerin? Seht ihr denn Genau. von uns? Die taube Dove. Die doofe Cameron, die macht so komische Musik, mit der ich als alter Mann nichts anfangen kann, die für mich klingt, als hätte sie einen Computer aus dem Baukasten rausgeschrubbt und Das macht die irgendwie. Beyoncé aber auch. Ja, wie Wollen Sie alle seine von denen. Halftime-Show All gesehen haben? diese Kreaturen Das sind ist auch doch schon nicht so nur schlecht. sind doch nur Interpreten für ein großes Songschreiber-Team, das wahrscheinlich demnächst von ChatGPT ersetzt wird. Ja. Aber diese Frau ist mir halt dieses Ding aufgefallen. Sie sagt halt wirklich explizit, sie macht Musik für alle außer straighte Männer. Und wie ist das jetzt, wenn ich sage, ich mache Volksmusik, aber nur für Weiße? Oder ich mache Heavy Metal, aber nur für Heterosexuelle? Da würde mir, glaube ich, irgendwie ein Shitstorm entgegenschwappen. Aber hier ist wieder, ne? Except for straight men. Ja, ich meine, abgesehen davon, dass ich ihre Musik nicht will, aber was ist das für eine komische... Warum seid ihr nicht Künstler wie früher und macht irgendwie, drückt durch eure Kunst aus, wen ihr ansprechen wollt, und derjenige stimmt dann mit seinem Portemonnaie ab? Also warum habt ihr es alle so nötig, euch irgendwie auf so eine Plattform zu stellen und euch einen drauf runterzuholen? Wie geil, tugendhaft. Ja, der Song zur Anti-Heteronormativität oder so, ne? Ja, oder zur so. Anti-Weiß-Heteronormativität, keine Ahnung. Ja, ich meine, was bringt das? Das Konzept von straighten Männern und straighten Frauen ist immer auch nicht so leicht kaputt zu kriegen. Da muss man schon ziemlich hart daran arbeiten, ne? Ein Großteil deiner Vorfahren war straight, doofe Cameron. Selber straight ist sie, ne? Tja, in 2 Wochen ist er vergessen. Tja, das war ja auch nur eine Retourkutsche von der doofen Cameron. Man weiß ja, die ganzen anderen Liebeslieder, die dürfen schwule und lesbische Pärchen nicht hören. Ja, und ja, vor allem die von George Michael zum Beispiel. Ja, genau. Ja, hier haben wir einen Artikel von Netzpolitik. Hier geht es im Endeffekt um... Verfolgung von Lesben und Schwulen im Ausland mithilfe von Techniken, also mit Technologie durch Staaten. Und bei den ganzen Zeugs, was wir hier immer mit Transfeindlichkeit haben und mit patriarchale Gesellschaft und sowas, hier einfach nur noch mal kurz mal einen Blick ins Ausland. Ja, in anderen Ländern ist es immerhin, ist es weiterhin illegal und gesellschaftlich sehr stark geächtet. Ne? Da passieren einfach Dinge wie, da werden die Konten von irgendwelchen Leuten gehackt und dann werden die Leute erpresst. Ne? Wenn du nicht 30.000 US-Dollar äquivalent zahlst, dann wird das veröffentlicht, dann verlierst du deinen Job, kriegst vielleicht eine Anklage, deine Familie verstößt dich und so weiter und so fort. Also in den Ländern ist das alles nochmal mit der staatlichen Repression nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie wir das hier kennen. Das einfach nur als Kontrast, dass es da tatsächliche Probleme gibt für diese Community weltweit. Aber es gibt halt wirklich echte Probleme und nicht solche Luxusprobleme in Ländern wie Deutschland, wo man hunderte von Millionen Geld an Fördergeld bekommt, um diesen Minderheitenstatus quasi zu verteidigen. Ja, nur so viel dazu. Ähnlich wie mit unterdrückten Frauen. Da gibt es im Ausland schlimme Sachen und in Deutschland, antifeministisch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ja, genau. The Trans Activist Tantrum at the New York Times. Ja, da hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben bei der New York Times. Da wurde nämlich, da war kurz der Zensor pinkeln und dann wurde ein offener Brief von Ärzten quasi veröffentlicht auf der Titelseite. 15.000 Worte. Und da ging es halt im Endeffekt um Kinderrechte, Rechte von transgender Kindern und the debate about the propriety of medical care for trans children. Ja. Und da ging es eher etwas kritisch zur Sache. Und die medizinischen Eingriffe in Kinder und inwieweit sie sich das selber entscheiden können, wie das halt auch teilweise gepusht wird von Institutionen und so weiter und so fort. Die Thematik kennen wir. Aber sowas darf in der New York Times nicht erscheinen. Da gab es dann direkt einen Aufruf von mehreren hundert Angestellten, Schreiberlingen und Leuten, die einfach bei der New York Times arbeiten, die sagen, das geht gar nicht. Das können wir so nicht akzeptieren. Dieser das, wenn dieser Meinung eine Plattform geboten wird, hat das echte Konsequenzen für Trans-Leute. Die könnten deswegen psychologische Probleme bekommen und die Selbstmordanzahl von Transgender-Leuten ist ja so hoch, wissen wir ja alles. Also die üblichen Argumente und sowas darf nie wieder passieren und die New York Times muss sich davon distanzieren. Und die New York Times hat sich einfach geweigert und hat einfach gesagt, wir machen gar nichts. Es ist alles in Ordnung. Ja, die haben gesagt, gestern wurde die New York Times durch eine konzertierte Attacke von dem Netzwerk GLAAD, das sind diese Gay Activists in Amerika, GLAAD, und verschiedenen Mitarbeitern wurden wir aufgefordert, da was zu ändern. Wir werden überhaupt nichts ändern. We do not welcome and will not tolerate participation by Times journalists in protests organized by advocacy groups or attacks on colleagues on social media and other public forums. Also die haben ganz klar Kante gezeigt und haben gesagt, wir akzeptieren so ein Verhalten überhaupt nicht. Hört jetzt auf. Die Kollegen, die das gemacht haben, sind über jeden Verdacht erhaben und können wir die Debatte jetzt mal wieder versachlichen. Und das finde ich sehr interessant, weil wir reden hier immerhin über die Woke York Times, nicht wahr? Oder die New Woke Times. Und schön, wenn da jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Journalismus reinkommt. Ja, weil normalerweise, wir kennen ja die Reaktion. Ja, die üblichen verdächtigen NGOs kommen an, die Mitarbeiter protestieren und das Management knickt ein. Hier ist mal das Gegenteil passiert. Wie gesagt, bei der New York Times. Finde ich gut. Ja, aber diese Frau Weiß, oder wie hieß, hätten sie doch, glaube ich, noch gehen lassen. War doch auch die New York Times, ne? Very Weiß, ja, genau. Very das Weiß. Ist schon ein bisschen was her, ja. Ja, nur, ich meine, nur, wenn sie ja, da... Ja, das war ja einer von den Vorboten von... Sozusagen, ja. Wir ertragen hier nichts mehr. Und die hatte ja da auch jede Menge Auseinandersetzungen mit den Leuten schon geführt. Mhm. Also, er hat sich ja da ordentlich reingehängt, hat nicht nachgegeben, aber im Endeffekt war es halt nicht zu ändern. Und jetzt mit ihrem Substack lässt sie ja jede Menge Leute sprechen, auch andere Leute auch. Und hat einen guten Impact auch auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall kann die New York Times halt auf so eine Redakteurin verzichten, aber nicht auf die Hälfte ihrer Mitarbeiter, ne, die ja scheinbar den Aufstand gemacht haben. Ja, das ist doch ein ganz guter Erfolg eigentlich. Oder? Ja, das ist schon richtig, aber die haben ja keinen Aufstand gemacht, die haben nur einen Protest gemacht, die haben jetzt nicht gestreikt oder so. Immerhin. Ja, letzte Woche hatten wir ja diesen unerträglichen Zap-Beitrag, unsäglichen, über Rom-Medien und also Achtung Reichelt. Und jetzt schreibt der Herr Reichelt hier bei Twitter: Um 13.02 Uhr sperrt YouTube 2 Monate alte Videos von Achtung Reichelt. Um 16.56 Uhr bekommen wir eine Anfrage von Zapp. Was der NDR hier betreibt, ist kein Journalismus, sondern offenkundig Aktivismus und Beförderung von Zensur. Das passiert, wenn man sich gegen Gebühren ausspricht. Meint Herr Reichelt, und was haben Sie geschrieben? Nach unserer Kenntnis hat YouTube heute 2 Videos ihres Kanals Achtung Reichelt gesperrt. Nach unseren Recherchen handelt es sich dabei um Inhalte mit folgenden Upload-Daten und Titeln. 13.11. Nächste Impfnebenwirkung, jetzt also doch der Herzmuskel. 6.11. Die neue Impfnebenwirkung ist ein Schock für junge Frauen. Ausrufezeichen, können Sie das bestätigen? Das ist schon erstaunlich, dass er das so genau weiß. Ne? Wie werden Sie darauf reagieren? Verdammt intensiv recherchiert. So. Bitte nehmen Sie dazu Stellung. Ja. Ja, ist uns ganz wichtig. Ja, und hier haben wir vom Bild den Herrn Ronsheimer. Jetzt weiß ich auch, wie man ihn ausspricht. Habe ich ja in der Vergangenheit nicht so richtig ausgesprochen. Und das fand ich hier faszinierend. Er sagt, zum Jahrestag im Krieg um die Ukraine zeigen Reporterinnen und Reporter, wie irgendjemand, den ich nicht kenne, noch irgendwer, den ich nicht kenne, noch irgendwer, den ich nicht kenne und Vassili Golut, den ich kenne, kommen wir gleich zu. Karl Eingendorf. Und viele andere, wie wichtig der ÖRR sein kann, wie wichtig der sein kann, wenn man die Kollegen machen lässt und ihre Expertise vertraut. Die Expertise von Vassili Golut, zu der wir gleich kommen. Schaut euch die Dokus und Reportagen an. So. Genau, und der Eingendorf habe ich gestern ein Bild gesehen, da hatte nämlich ein T-Shirt an, wo drauf stand I am Ukrainian. Sehr unabhängig, ne? Okay. Weil dann ist ja noch jemand, der sagt, geht übrigens auch für Russland, wo wir seit einem Jahr unter schwierigen Bedingungen zeigen, wie der Krieg auf die russische Gesellschaft auswirkt. Und Herr Ronsheimer sagt absolut, ohne euch wüssten wir nicht, was in Russland passiert. Chapeau. So, jetzt zu Herrn Golut. Der Grund, warum ich das eingereicht habe. Denn wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich war ja mal bei einer Veranstaltung hier bei mir in Hannover vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen. Und das war die Diversitätstagung vom Journalistenverband. Und da war ja auch der Herr Golut. Und da habe ich ihn beim Mittagessen getroffen. Da saß er mit mir an einem Tisch. Und da habe ich mit ihm und zwei Nachwuchsjournalisten und noch jemanden vom ARD gesprochen. Und was mir halt hängen geblieben ist, neben anderen Dingen bei ihm, ist, dass er in dieser, ich weiß nicht, ob es, ja, es muss in diesem Panel gewesen sein, wo er irgendwie erzählt hat. Auf jeden Fall, es ging ja um Diversität und so, und er hat sich tierisch beschwert, dass man ihn quasi sozusagen typecasten würde irgendwie als Journalist, weil er spricht Russisch. Und die Leute haben doch glatt die Frechheit besessen, ihn da einzusetzen, als hier die Krim-Annexion gelaufen ist, um dann quasi darüber zu berichten. Also er hat sich darüber beschwert, dass die Leute gesagt haben, hey Vassili, du kannst doch Russisch sprechen, dann mach du das doch mal. Da hat er sich darüber beschwert. Das fand er blöd. Das ist Typecasting, so. Das ist ganz böse Vorurteile oder so. Das ist so eine spezielle Empfindlichkeit. Ja. Ja, da Als sollte armer doch lieber Journalist. jemand anders sollte die Sprache lernen. Oder nee, das ist ja wieder Cultural Appropriation. Ja, es Aber sind auch das kann ganz ich aber schlimme keinen Uhu lösen. Vorurteile, ne? Wie kann man nur denken, dass jemand, der Russisch spricht, gut dafür geeignet wäre, über so ein Thema zu berichten? Verrückt, oder? Da braucht man noch mehr Vielfalt und. Und Manch einer würde es irgend als Schlüsselqualifikation bezeichnen. so. Und das war echt so der Level der Kritik da bei dem Kram. Wahnsinn. Wie blöd sind die Leute, die setzen mich ein, weil ich Russisch spreche. Ja, Wunder, oh Wunder. Das war Sidi Golut. Top-Journalist 3000. Und er ist natürlich Grünen-Fan. Sprengstoff in Pflanzenform, unwahrscheinlich. Nein, Das wie ist auch gut jetzt? auf Der jeden Fall. schönste Faktencheck aller Zeiten. Operation Barbarossa geht noch schlimmer als Hm. Operation Fast, Barbarossa. ja. Die kommen aus Ja, der einem Land. Faktenfinder, unser Lieblings-Siegelkopf, der Pascal Siegelkopf, der hat hier mal wieder logisch recherchiert. Ja, mithilfe von Open Source Intelligence in Klammern OSINT sind mittlerweile weitere Details ins Wanken geraten von diesem. Es geht natürlich um dieses unsägliche Machwerk von Seymour Hersh, wo der sich alles aus den Fingern gesaugt hat und nur eine einzige Quelle hatte und auf irgendwelche Papiere verwiesen hat, die als Regierungsleaks irgendwie rausgekommen sein sollen. Was ja natürlich alles Blödsinn ist. Und der hat, ja, der Seymour Hersh, der hat ganz schön Blödsinn geredet, ne? Kann man ja alles, die Banken, ne? Hersh schreibt, die Taucher hätten den plastischen Sprengstoff C4 in Form von Pflanzen auf den vier Pipelines mit Betonschutzhüllen platziert. Ja, also was redet Herr Hersh da für ein Blödsinn? Oder ist das etwa ein Übersetzungsfehler bei den Profis? Ja, abenteuerlich. Also das ist, wenn es dabei geblieben wäre, wäre es ja nicht so schlimm gewesen, aber es geht ja noch weiter. Die Nord Stream 2 Gasleitung wurde kürzlich fertiggestellt und etwa 300 Kilo Pflanzenbewuchs hätte entsprechend Zeitvorlauf für das Wachstum benötigt und dürfte daher nicht zur Tarnung geeignet sein. Ah, dicke Baumwurzeln in etwa 80 Meter Wassertiefe, wohl eher unwahrscheinlich. Sie lassen sich zwar mit plastischem Sprengstoff modellieren, bei der Nachbildung Interessant. filigranerer Strukturen, wie zum Beispiel Seegras, besteht die Herausforderung, den sogenannten Grenzdurchmesser des Sprengstoffes nicht zu unterschreiten. Ja, also da hat einer wirklich sehr viel Spaß gehabt. Also ich zumindest beim Lesen. Ja, Was für ein Quatsch, ey. Knallhart recherchiert hier, also. Das englische Original sagt halt, the plant shaped C4 charges. Ja. Und der Witz ist halt, man kann, wenn man Englisch kann, halt sehen, dass es hier halt das plant, also man setzt die dahin und dann kommen Shaped C4-Charges, was so viel wie Hohlladungen, C4-Hohlladungen sind. Und die haben halt gelesen, Plant-Shaped C4-Charges, was so viel bedeutet wie Pflanzen. Ja, die haben das nicht nur gelesen, sondern die haben da eine ganze Story draus gemacht und haben mit Experten geredet und sich da Sachen, ne? Aufgrund der Plastizität und damit verbundenen Fragilität hält Domian, also der Experte, es für ausgeschlossen, dass unauffällige Pflanzenattrappen zum Einsatz kamen, welche gegenüber der Wasserströmung Robustheit aufweisen. Ja, warum ja. Auch? Da guckt da auch keiner an so einer Stelle. Das hat so, weiß ich nicht, oder auch geheim halt. Ehrlich. Tja, also, ne, gut, dass wir unsere Fakten, staatlich bezahlten Faktenchecker haben, sonst hätten wir tatsächlich geglaubt, dass der Seymour Hersh irgendeinen Plan hat von dem, was er sagt, aber wenn er sagt, pflanzenformähnliche ja, Explosivstoffe, also Absatz, warum dann nicht dinosaurierförmig? Zwei Absätze, drei Absätze, vier Absätze über den Scheiß. Na, sauber recherchiert, come on. Ja, aber ihr vielleicht... müsst keine Angst haben, die Absätze sind inzwischen gelöscht. Ja, das möchte ich jetzt als nächstes mal gucken, ob sie da wenigstens dazu geschrieben haben, dass wir es gelöscht haben. Das weiß ich nicht. Oder ob ja, ich glaube, sie hatten was geändert. Also das gelöscht aber ich mein, weiß ich, aber ob sie was da reingeschrieben haben, weiß ich nicht. Aber hier, das zeigt nicht nur, wie toll die recherchieren und wie die mit Geld um sich schmeißen und dass sie Experten für jeden Scheiß finden, sondern es zeigt auch, was Geisteskind die sind, dass der denkt, haha, der Hersh, der ist so ein Verschwörungstheoretiker, der schreibt irgendwas von Pflanzen. Das zeigt für mich aber auch, dass sie da einen Anfänger dran gelassen haben, irgendwie das zu schreiben. Nee, das zeigt, dass das Niveau beim Journalismus allgemein momentan absolut im Keller ist. Anfängerhaft, ja. Ja, in einer früheren Version war von Sprengstoff in Form von Pflanzen die Rede. Dabei handelt es sich um einen Übersetzungsfehler. Er schrieb von Plant Shaped C4-Charges, das war Plant in diesem Fall jedoch nicht Pflanze übersetzen, sondern mit Platzieren. Der Absatz wurde korrigiert. Nee, der Absatz wurde nicht korrigiert. Die Absätze wurden gelöscht wahrscheinlich. Ja. Der Absatz wurde korrigiert, ja. Das war eine Untertreibung allerdings, also... Die vier Absätze haben wir rausgenommen, ja. Die vier Absätze wurden entfernt, ja. Genauso wäre es ordentlich gewesen. Ja, aber ja, ne, gehen wir direkt weiter. Putins geheimer Plan, wenn Medien dem Verschwörungssyndrom verfallen. Na, habt ihr das auch gehört? Putin will jetzt Weißrussland sich einverleiben. Ja, das ist ganz böse und alle müssen drüber schreiben, das sind geheime Papiere. Da wurden von staatlichen Quellen, von einem Whistleblower, der natürlich anonym bleiben muss, wurden diese Papiere rausgemacht und in diesen Papieren steht drin, dass die Union vorangetrieben werden muss und andere Sachen, die man natürlich nur so interpretieren kann. Ne? Das ist eine internationale Recherchekooperation vom WDR, Norddeutschen Rundfunk, Süddeutscher Zeitung, Yahoo News, Delphi Estonia, Kiev Independent, Espressen aus Schweden, Front Story aus Polen, das Magazin VS Square, das Belarusian Investigative Center und das Dossier Center, was im Exil eigentlich in Moskau sitzt, aber aus dem Exil arbeitet. Ja, die haben eine riesige Recherche gemacht und haben halt dieses Geheimpapier da aus Quellen bekommen. Und egal aus welcher Perspektive man das sieht, also hier, wir haben wieder die geheime Quelle. Wie gesagt, waren gerade bei Seymour Hersh, da ist das natürlich total dämlich. Hier wird das natürlich direkt wieder akzeptiert, wie es immer akzeptiert wird im Journalisten. Wenn man eine Quelle hatte, wird die Story gemacht. Aber das Problem hier ist, die Story ist eigentlich eine Non-Story, ja, weil es gibt seit 25 Jahren gibt es Bestrebungen, dass Weißrussland und Russland sich annähern, wo Putin an die Macht gekommen ist, hat dieses ganze Projekt einen Rückschlag erlitten und jetzt in den letzten 10 Jahren laufen die ersten Schritte wieder, dass es da wieder zu einer Kooperation kommt. Das ist ein lang geplantes Projekt, was überhaupt nicht falsch ist. Ja, das Kernstück, eine russisch-belarussische Union, wird schon lange zwischen den beiden Staaten besprochen, anvisiert. Der damalige russische Präsident Boris Jelzin und sein damaliger belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenka riefen den projektierten Staatenbund Ende der 1990er Jahre ins Leben. Ja, es wurden diverse Verträge geschlossen, welche bislang noch nicht alle vollzogen wurden. Es ging um eine gemeinsame Währung, engere Wirtschaftsbeziehungen, gemeinsame Sicherheitspolitik, militärische Kooperation und vieles weitere. Ja, und das wird die Frage auf, warum man sich dann derart investigativ ins Zeug legt und Bekanntes als große Enthüllung eines Geheimplans verkauft. Offensichtlich, weil es um mehr geht als um die Story und um das Bekannte, sondern es geht einfach nur um die Message. Ja, Russland böse, Russland, der ist so doof, der will sogar Weißrussland annektieren. Hahaha, ja, genau. Ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, wenn man über Russland sagen kann, kann man ja mittlerweile sagen, was man will. Ja, wenn irgendwie ein Video kursieren würde, wie ein Bär auf Putin reitet, dann würde das wahrscheinlich auch mittlerweile schon mal bei der Tagesschau laufen, bevor es dann einen Tag später sich entschuldigt. Ach, wir hätten ja gar nicht ahnen können, dass das gefaked ist. Weil der Putin ist doch so verrückt. Ach ja, es ist so frustrierend. Gibt es noch vernünftige Nachrichtenberichterstattung irgendwo? Ja, wie gesagt, hier wird großartig gesagt, oh, die investigative Recherche. Ich zähle nochmal auf. WDR, NDR, Süddeutsche, Yahoo News, Delphi Estonia, Kiev Independent, Espressen, Front Story, VSquare, Belarusian Investigative Center und Dossier Center. Ja? Die arbeiten, glaube ich, gar nicht mehr. Die sitzen sich noch hin und sagen, oh, was können wir zusammenschreiben? Und dann lassen wir uns irgendwelche Preise verleihen. Und es ist so frustrierend. Ah. Tja. Aber gut, ich meine, da hat mal jemand was Richtiges gemacht und ZDF frontal gesperrt. Nicht aus den korrekten Gründen, meiner Meinung nach, aber ich meine, man sollte das schon im Rahmen des Know Your Customer Prozesses richtig halten mit den Geburtsdaten und solchen Sachen, nicht wahr? Ja, genau. Und zwar haben Sie hier gemeint, dass ZDF frontal minderjährig wäre und dass es vor dem Holger von Massengeschmack auch schon passiert, hat er irgendwie nochmal rausgehauen als Video, dass sie da gesagt haben, der Account wäre zu jung. Und ja, ist natürlich ein bisschen seltsam, aber in Bezug auf Verschwörungstheorien ist hier noch interessant, was hier direkt darunter steht vom Deutschen Journalistenverband, der darauf antwortet und sagt, hallo ZDF, weshalb wurde dann auch der Account von eurem freien Autor sowieso eingeschränkt? Sicher, dass das nichts mit diesem Film, mit dessen Film für ZDF Frontal über Russland verschleppte und zwangsadoptierte ukrainische Kinder zu tun hatte? Ja, ist es eine Verschwörung? Es ist eine Verschwörung. In Wahrheit ist Frontal gar nicht minderjährig, sondern die Russen stecken dahinter. Ja. Also Computer-Bug, irgendwo was falsch eingetragen oder der Elon will wieder, dass Russland gewinnt. Eins von beiden. Und hier gab es mal wieder Probleme mit Jan Böhmermann. Dieses Mal wurde er hier kritisiert von jemandem, der von den Grünen ist und eigentlich bisher nicht gerade mit vernünftiger Kritik aufgefallen ist, eher mit Rumpöbelei. Dieser Herr hier ist, glaube ich, auch Mitarbeiter von irgendeinem Abgeordneten in Europa oder irgendwo, weiß ich nicht mehr genau, der sich gerne mit Leuten anlegt. Und hier hat er jetzt geschrieben, diese Woche geht es bei Böhmermann ZDF-Magazin um mein Herkunftsland Bosnien-Herzegowina und den hohen Repräsentanten. Wichtiges Thema, gut, dass sie es aufgegriffen haben. Leider haben sich auch Fehler und Verkürzungen eingeschlichen. Und ist also so ein bisschen gemischt und viel Quatsch dabei. Und was halt eben auch lustig ist, ist, dass sie sich wohl haben beraten lassen von so einer Bunthaarigen, die wir ja auch schon mal hatten, die sich schon mal tierisch drüber aufgeregt hat, dass sie von so einer Wissenschaftsveranstaltung ausgeladen wurde, obwohl sie doch die einzig wahre Meinung zu dem Bosnien-Herzegowina-Thema hat. Und letztens hat sie irgendwie auch irgendwen vom Öffentlich-Rechtlichen irgendwie angepault, dass sie nur Scheiße reden würden. Die haben ja sogar einen Podcast eingeladen, wo sie sich die ganze Zeit nur aufgeregt hat und denen dann, wie gesagt, hat, wie blöd sie wären oder so. Die haben sich jetzt hier reingeholt und die hat dann hier jetzt auch nur Scheiße geredet. Oder nicht nur, aber auf jeden Fall ausreichend, dass es halt Quatsch dabei rausgekommen ist. Und es geht ja um eine Wahlrechtsreform, die sie da wohl abhalten. Da geht es um irgendwelche Anteile von irgendwelchen Gruppen in irgendeiner Vertretung, die aber auch nicht direkt gewählt wird oder irgendwie so. Ich habe schon wieder vergessen, wie es genau zusammenhängt, aber wenn ihr es nochmal wissen wollt, könnt ihr euch das hier in dem Faden durchlesen. Aber Böhmermann hat es mal wieder versaut und auf irgendwelche Bunthaarigen gehört, die gedacht haben, die wissen Bescheid und überall rumpöbeln. Und ein anderer, der normalerweise gerne mal rumpöbelt, hat sie mir ganz sachlich erklärt, was er falsch gemacht hat. Ist die Welt wieder gerade? Journalismus und so. Ja, irgendwie ist diese Woche Clownwoche gewesen. Ne? Also ich hätte von Böhmermann auch nichts erwartet, was man ernst nehmen kann unbedingt, aber das ist ein anderes Thema. Oder das ist jetzt ein Das ist kein Thema, das ist selbstredend. Also. Ja. Ja, hier in Berlin gab es einen Prozess mit dem Henning Jeschke, der ist ja schon öfter aufgefallen als Klimaterrorist, sozusagen als Klimakind. Und der Richter in Berlin hatte ein wenig die Nase voll und wollte den Prozess beenden. Da ruft Henning Jeschke, aber nein, das Klima, das muss ich hier noch ein Zeichen setzen oder so. Und hat sich dann an den Tisch festgeklebt, der vor ihm stand. Na, Prozess beenden habe ich jetzt hier nicht gelesen, aber es geht ganz generell. Habe ich so verstanden. Auf jeden Fall hat er dann auf jeden Fall daraufhin den Prozess beendet und hat gesagt, so jetzt raus hier, sozusagen. Ja, den Prozess hat er nicht beendet, der hat nur den Typen ausgeschlossen von der Verhandlung, den Angeklagten. Ja, er hat dann gesagt, raus jetzt hier. Genau. Ja. Mit dem Tisch. Mit dem Tisch, ja. Ja, ich glaube, dass sie noch weiterverhandelt haben, ohne den Beklagten. Doch, ne, das geht schon. Vertag, das geht. Ich weiß, oder nee, wenn du den ausschließt, weil der Scheiße baut, dann können die auch ohne den. Aber was ich verrückt finde, ist, dass er hinterher dann von der Bushaltestelle ein Bild gepostet hat. Genau. Mit dem Tisch und hat gesagt, der gehört jetzt mir irgendwie. Also das, ja, der Richter hat nur gesagt, das Eigentum dreht dich ab oder so. Nee, in dem Artikel hier steht drin, die wissen noch nicht, ob er das deswegen jetzt wegen Sachbeschädigung oder. Ja, gut, oder kann man natürlich auch noch machen, ne? Oder irgendwas, ob das Gericht jetzt Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, ist noch offen. Die Gerichtssprecherin zeigte sich gelassen bei der Frage, okay, ob Jeschke jetzt als Tischdieb verfolgt wird. Ja, aber grundsätzlich ist es das Eigentum des Volkes. Und der ist teuer, wahrscheinlich so ein Tisch. Das ist ein Profitisch, wie nicht das jeder. Ist dieses Dings. Das ist ein Tisch für Angeklagte. Profitisch, genau. Ja, aber diese Hybris von wegen, ich sitze hier vor Gericht, ich bin angeklagt und ich muss jetzt aber über mein Thema hier reden. Das ist ja der Sinn und Zweck, warum ich hier bin. Das ist so geil. Ja, klar, das ist auch der Punkt, weswegen das Ganze irgendwie interessant ist. Ne? Dass er dann, aber sich auch jemand wehrt, wie der Richter eben, und ihn dann rausschmeißt und aber wer dann im Bus sitzt mit dem blöden Tisch. Ne? Das ist schon irgendwie richtig doof, das Ergebnis halt. Wir erinnern uns aber ja auch an diese Geschichte, dass halt die ja ihren Aktivisten auch sagen, ihr müsst halt möglichst viel Wind machen. Ne? Also ganz genau, das ist Teil der Strategie, dass der Protest nicht auf der Straße aufhört, sondern während des Polizeieinsatzes und dann auch nochmal vor Gericht, dass man so viel Wind wie möglich macht. Und das klappt mit so einer Aktion natürlich wunderbar. Ne? Ja, wenn die so viel Presse bekommt. Er soll gesagt haben, die NGOs bezahlen die Rechnung ja, Zwangsgeld. Da hat er wahrscheinlich nur gelächelt und gesagt, ja, mach mal. Ja, in einem früheren Prozess ist er zu 20 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt. Das sagt aber nur, dass er nichts verdient. Ja, aber die verdienen doch. Wir wissen doch, dass diese Leute ein Gehalt kriegen. Ja, aber ja, 10 Euro am Tag. Also offiziell zumindest. Ja, aber das ist doch gutes Geld. Das ist doch nicht versteuerbares Einkommen. Ja, wahrscheinlich. Aber der ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal aufgefallen. 10 Euro Taschengeld von seinen Eltern, oder wie? Und irgendwann summiert sich das und dann gibt es eine härtere Strafe, soweit ich weiß. Ja, ich bin ja schon froh, dass so ein Richter nicht wieder sagt, ja, ich verstehe das natürlich, weil der Planet ja stirbt. Und das gab es ja auch alles schon gegeben. Und der Typ soll auch gesagt haben, dass er ja, weil ihm der Rechtsstaat so am Herzen liegt, ne, müsste er sich da jetzt festleben. Ne? Das ist ja natürlich der Grund. Liegt ihm so am Herzen. Sicherheit, ne? Liegt ihm so am Herzen, dass er da irgendwelchen Scheiß veranstaltet. Ja, was ich jetzt übrigens bei dem Thema auch nochmal kurz zur Sprache bringe, wo ich jetzt nicht zu eingereicht habe, ist Hannover. Da gab es diese Woche auch Klima-News. Ja, die Stadt knickt ein. Was wollt ihr? Hört bitte auf. Genau, müssen wir uns warme Füße küssen. Haben so Chaoten, wie ich sie jetzt mal nenne, probiert, eine Sitzung zu stören von der Region Hannover. Es gibt hier Zusätzlich zur Stadt noch so ein Zusammenschluss von Hannover und den umgebenden Dörfern quasi. Und das ist dann die Region Hannover, die hat auch ein Parlament und die machen so Sachen wie Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr, Müllabholung und solche Sachen. Das ist dann halt Regionsaufgabe. Und da haben die also da ordentlich was veranstaltet. Gibt es zwar, glaube ich, kein Video von. Ich habe nur stille Bilder gesehen, also einzelne. Und ja, und unser zauberhafter Bürgermeister von den Grünen, der Herr Ohnei, der hat dann irgendwie mit denen Deal jetzt ausgefertigt, dass er sich darum kümmern will, dass sie ihre Bürgerräte, ne, irgendwie bekommen sollen. Ausgerechnet Und das. Rat, ne, heißt auf Russisch was? Weiß es jemand? Sowjet. Sowjet, Sowjet. genau. Genau, also endlich Wir brauchen Sowjetrepublik nur noch ein paar Deutschland. Matrosen, dann haben wir wieder. Dann müssen wir noch einen Aufstand machen, dann geht's ab. Früher habe ich gerne, als Sowjetrepublik ich jung war, habe ich mich 2.0. gerne auf Balkone in der ganzen Welt gestellt und die Räterepublik ausgerufen, aber würde ich heute auch nicht mehr machen. Ja, und er will ihnen jetzt helfen. Und das ist auch wieder ein klarer Fall von, das ist Opposition. Ne? Diese armen Leute, die wissen sich nicht anders zu helfen, weil die haben ja auch keine Macht. Und die Politik will das ja auch überhaupt gar nicht, was die machen. Ne? Und das ist ja auch überhaupt nicht irgendwie so ein, ja, hier, ich setze Eigentlich die zeigen Leute, sie ja einen noch nicht, ich dass der eine Zollner sehr terrorisiere wohl die was Leute, machen kann. meine wortwörtlich terrorisieren. Also im Endeffekt halt so auf Trab halten, dass sie halt sich irgendwie einschränken müssen, Nötigungen, solche Geschichten. Ne, Angst dann davor kriegen, dass es irgendwie die Welt untergeht und solche Dinge, also wortwörtlich terrorisieren, damit ich hier meinen Willen durchsetze. Und dann kommen die Leute, die den Kram hier politisch dann weiter vertreten und dann sagen so, ja, hör mal auf, die Leute zu terrorisieren. Ich gebe dir, was du willst. Weil ich will das ja auch. Ne? Und also sowas aber auch. Ganz fantastisch. Aber wir brauchen Demokratie leben, um den dummen Leuten wie uns beizubringen, demokratisch zu sein. Sind Kundenverkehr, da kriegen auch die, die sich am meisten beschweren, immer am meisten Zugeständnisse. Oh. Tja, ja. Kommen wir kurz zu einem Kulturteil. Frank Schätzing, Der Schwarm. Ja, ein sehr berühmter Roman. Ich habe ihn, glaube ich, auch irgendwann mal gelesen. Und seit Jahren oder ja, seit Jahrzehnten wird geguckt, dass dieses Projekt verfilmt wird. Es gab in Hollywood schon interessante Anbandlungen. Es gab schon konkrete Schauspielerzusagen, Uma Thurman unter anderem. Allerdings ist das dann an Finanzierungsschwierigkeiten und an dem Streik der Drehbuchautoren vor einigen Jahren, vielleicht erinnert euch noch daran, gescheitert. Und nach langen, langen Jahren hat der Frank Schätzing dann die Rechte ans ZDF verkauft und das ZDF hat daraus eine Serie gemacht. Frank Schätzing war bei den Produktionsarbeiten auch beteiligt, allerdings war der Hauptproduzent ein anderer. Das war der, wie heißt der, Dölger. Ja, ist er mit Vornamen? Nee. Naja, auf jeden Fall. Der hat die kreative Hoheit übernommen und hat sehr viel verändert. Ursprünglich hat Frank Schätzing gesagt, okay, wir können das im ZDF machen, aber wir müssen dann eine Adaption machen, die auf die aktuelle Zeit angepasst ist. So, und da fängt das Problem an. Das haben die Leute anders verstanden, als wie er es gemeint hat. Das könnt ihr euch vielleicht denken, wir kennen das ja aus der Sendung. Es sollte der heutigen Zeit angepasst sein. Beispielsweise Haben sie eine Schlimmer Aussage und so. des Produzenten Dölgers ist eine Liebesaffäre zwischen einem älteren weißen Mann und einer 20 Jahre jüngeren Frau, so wie sie im Zentrum der Buchvorlage steht, ist einem modernen Publikum nicht mehr vermittelbar. Ob der einen Arsch Wir merken schon, in welche Richtung das Ganze aufmacht. geht, ne? ZDF, jawohl. Ja, und also die hatten diesen Konflikt. Der kulturelle Teil wurde in Anführungszeichen modernisiert, aber der ganze gesellschaftspolitische und geopolitische Teil, dem Frank Schätzing wichtig war, der wurde nicht geändert. Er hat gesagt, der Roman ist 20 Jahre alt. Ich wollte ihn konsequent modernisieren. Klimawandel und Social Media sind nicht im Stoff präsent gewesen. Seitdem hat sich die Medien- und Kommunikationsdynamik weiterhin enorm beschleunigt. Dem trägt die Serie ebenso wenig Rechnung wie aktuellen sozialen und geopolitischen Entwicklungen. Selbst die Figuren wirken seltsam entmodernisiert. Ja, er sagt halt auch, dass einige Sachen hier, der neu erfundene Erzählblock um die japanische Fraktion und das ominöse Council IPCO ist leider zusammengeschusterter Unsinn ohne aktuelle Relevanz, erzählerisch grundfalsch. Er meint halt, es hätte einen Konflikt zwischen USA und China, wie geopolitische Spannungen sich ja schon abzeichnen, wäre sehr viel sinnvoller gewesen. Er distanziert sich komplett davon. Er hat gesagt, er hätte die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu stoppen. Ja, er hat sich aber dagegen entschieden. Er hat gesagt, dass ein Projekt einfrieren, in das hunderte Menschen involviert waren, noch dazu in Krisenzeiten, das wäre mir unanständig vorgekommen. Also habe ich meinen Credit als Executive Producer zurückgegeben und bin ausgestiegen, in der Hoffnung, dass mich das Resultat trotz allem begeistern wird. Tut es nicht. Schwamm drüber. Ich wünsche den Machern weiterhin viel Erfolg. Ja, schon ist schon, glaube ich, auch bitter, wenn man so sieht, wie sein bekanntestes Werk so, ne, da hat man eine Chance, da was Gutes rauszumachen und dann wird da so ein Blödsinn mit angestellt. Ist schon schade. Tja, also ich werde es mir nicht angucken, aber vielleicht guckt sich ja jemand an und dann hat er vielleicht auch das Buch gelesen oder sie und dann, oder es, oder keine Ahnung, ja, dann kann ja. Also ich schätze mal, dass ich mir das nicht ansehen werde. Ja. Ich habe übrigens, wo wir gerade bei sowas sind, ich habe die Woche die erste Folge von Picard gesehen, von der neuen Staffel, und was soll ich sagen? Es hat sich angefühlt wie Star Trek. Ganz komisch. Ja, ist vielleicht jemand aufgewacht. Also, ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Allerdings habe ich auch heute ein Video geguckt von dem Nitpicking Nerd. Das ist so ein Typ aus Osteuropa mit einem ganz lustigen Akzent. Und der hat da so ein paar Probleme auf jeden Fall ausgemacht. So ein paar Sachen, die halt wirklich nicht viel Sinn ergeben. Und da hat es mir schon wieder so ein bisschen verdorben, ehrlich gesagt. Naja, gut, weiß ich jetzt nicht, müsste ich mir halt Frage angucken, ist, ob es große Sachen sind, die einem ins Gesicht gerieben werden, oder ob es einfach Sachen sind, wo man sagt, okay, nee, es ist egal. Keine Wokeness, es sind einfach nur Sachen, die halt nicht so richtig Sinn machen, aber die man halt wegen den Emotionen, die es auslöst, wahrscheinlich. Ja, so gut, aber ich meine, es ist halt. Das ist doch ja in Star Trek-Filmen seit schon immer so gewesen, zum Beispiel in den Kinofilmen, dass die Storys, wofür braucht Gott ein Raumschiff? Ja, gut, das ist auch ein besonders schlechter. So, den habe ich auch irgendwie schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, den fünften. Aber ich muss sagen, es hat mich halt, der hat sicherlich recht damit, dass die Nostalgie einberührt. Ja? Also, weil die beiden Jungs hier, Riker und Picard, Good Cop, Bad Cop spielen sehen und so, das war schon nett, aber ja, nee, ich habe Slick Oil, wie du verstehst, ist falsch. Ich habe mir nicht die erste und die zweite Staffel angeguckt, von denen wusste ich ja, dass es Walker Dribble ist, aber ich habe halt über die dritte Staffel viel Gutes gehört, unter anderem, dass der Showrunner halt auch wirklich jemand sein soll jetzt, der Star Trek mit ganzem Herzen liebt, und das sieht auch wirklich so aus bisher. Ich habe nur die erste Folge gesehen, die zweite noch nicht. Die zweite habe ich auch schon gesehen, ja. Und es ist halt wirklich traurig, dass man sowas explizit sagen muss. Hey, die Person, die Serie macht, mag die Serie tatsächlich. Zweite die Folge ist ein Fan der eigenen Serie. Obwohl halt eben der weiß, was in der Serie passiert. Das ist ja unglaublich. Der Nitpicking-Nerd hat eben recht hatte, dass manche Sachen, die da passieren, halt überhaupt gar keinen Zweck haben. Also das führt eigentlich nirgendwo hin. Es ist eigentlich nur, ja, sozusagen Setup, damit man irgendwie große Augen kriegt und aber das also ist halt insofern. Die müssen unbedingt irgendwas finden auf dem Planeten. Deswegen sind zwei alleine, damit die in Gefahr kommen können und sich küssen können. Und am Ende spielt das überhaupt keine Rolle. Wird gar nicht mehr erwähnt. Oder wie? Nein, das passiert ja jetzt also nicht. Also im Endeffekt ist Beverly im All gestrandet auf irgendeiner geheimen Mission und sie schickt eine Nachricht an Picard, nachdem sie eigentlich praktisch fast tot, schwer verletzt irgendwie da rumliegt und sagt: Bitte schalte niemanden ein, auch nicht Starfleet. Das ist die Premise. Okay. Und dann holt er sich Riker dazu und dann organisieren sie sich einen Ride. Der aber gut, auch ja. wieder, da hängt die Geschichte auch schon wieder am seidenen Faden. Also sicher, klar, man kann dem Drehbuch Vorwürfe machen, aber mir hat es einfach Spaß gemacht, mal wieder was zu sehen, was sich so angefühlt hat. Genau, einfach Spaß haben ist ja Sinn der Sache. Deswegen auch hier, Chrissy C. hat heute die nackte Kanone-DVD im Hausflur gefunden. Für sie war es ein schöner Moment und das kann ich mir vorstellen. Das ist ein guter Film. Einfach ein lustig, einfach Gehirn aus und lustig. Heute wäre das schon wieder, wären wahrscheinlich schon wieder viele von den Witzen unmöglich. Und man würde sagen, nee, das geht doch so nicht, dass der arme Nordberg das so misshandelt wird. So. Oh, O.J. Simpson spielt damit. Ich wollte gerade sagen, ein Film mit O.J. Simpson kann doch eigentlich nicht schlecht sein. Ich finde das so großartig, wo er im Krankenhaus liegt und seine Frau am Weinen ist. Er sagt, er wird wahrscheinlich immer ein Jammerlappen bleiben, den sie füttern müssen und er sie Vollsabbat dabei. Irgendwie sowas. Ach ja, ist der Wesley Crusher dabei in der neuen Serie jetzt, Picard? Nee, darf er immer noch nicht. Die Hackfresse habe ich glücklicherweise noch nicht gesehen. Soweit ich weiß, war er in der letzten Folge von der zweiten Staffel dabei. Ja, okay. Oh. Shut up, Wesley! Hat sich's gelohnt, dass er war so, oh, die Folge war so toll. Ach, die nächste Folge, die war noch besser. Oh, diese Folge war wunderbar. Ja, also dieser ist ja schon fast ein Meme gewesen. Die Folge war grottenschlecht und der oh, die war so toll. Oh, er find's gut. Ich bin excited. Ja, also es ist auf jeden Fall, es kommt einem wahrscheinlich viel besser vor, als es in Wahrheit ist, weil es wenigstens nicht mehr so, die Männer sind alle scheiße und die Frauen müssen alles besser und so weiter ist. Ne? Also, und es spielt ja auch die Tochter, die richtige Tochter von dem einen Schauspieler mit und die spielt halt auch die Tochter von dem Charakter quasi. Und da gab es in der zweiten Folge auch so eine Szene, wo sie da also von ihrem Vater redet und halt so in den höchsten Tönen. Also was man halt in diesem modernen Star Trek wäre das jetzt so ein, ja, das ist ein alter Idiot gewesen und alles, was er irgendwie gemacht hat, war scheiße und so wäre es dann gewesen. Na, und da so ist es da auf jeden Fall jetzt nicht mehr bei der neuen Staffel. Kein Luke Skywalker meinst du? Ne? Nee, deswegen kommt es einem wahrscheinlich wesentlich besser vor, als es in Wahrheit ist. Weil die Punkte, die der Nitpicking-Nerd da genitpickt hat, die waren auf jeden Fall zahlreich und auch nachvollziehbar. Aber ich werde es mir wahrscheinlich auch weiter angucken. Ja, ja, weiter im Text, ja. Bundesregierung muss Facebook-Fanpage abschalten. Ja, ich habe ja gesagt, ich bleibe beim Thema dran. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat jetzt schon im letzten Jahr mehrmals gesagt, so hier, dass mit dem Datenschutz, dass mit der Datenschutzkonformität bei den verschiedenen sozialen Netzwerken ist nicht okay. Und die ganzen bundes- und landesbehördlichen Anstalten, die dort halt Fanpages und andere Kommunikationsplattformen betreiben, das an sich ist das alles nicht datenschutzkonform. Es läuft darauf hinaus, dass er halt Moratorien rausschickt und sagt, ihr müsst das jetzt schließen. Das hat er die ganze Zeit nur nicht gemacht mit der Begründung, ja, es ist ja eine Anlaufstelle, wo die Bürger in den Dialog mit dem Staat treten können und das würde jetzt den Schaden vergrößern, diese Kommunikationsplattform abzuschneiden, als dass die datenschutzrechtlichen Verstöße schwerwiegen würden. Aber rein formal gesehen ist es halt Datenschutzverletzung, es darf nicht sein. Jetzt hat der Bundesdatenschutzbeauftragte das Bundespresseamt angewiesen, den Betrieb der Facebook-Fanpage der Bundesregierung einzustellen. Und das wird meiner Meinung nach einfach nur das Erste sein. Da wird jetzt halt Stück für Stück die ganzen Behörden durchgehen und dann werden die alle zu Mastodon abwandern vielleicht oder irgendwas anderes machen oder sonst irgendwas tun. Die werden auf jeden Fall nicht mehr die üblichen Social-Media-Kanäle benutzen dürfen. Und also nicht nur das Bundespresseamt und Facebook sind die ersten Stellen. Das wird jetzt durch alle Sachen durchgehen. Muss es, weil die Entscheidung ist ja schon gefallen. Der hat nur bis jetzt einfach nicht gehandelt und jetzt fängt er an zu handeln. Ja. Ja, ja. Ist halt alles nicht so datenschutzkonform. Ja. Im Geschäftsbetrieb auch nicht. Bei Ärzten. Ja. Datenschutz. Ja, Bundesverfassungsgericht beanstandet Stiftungsförderung nach AfD-Klage. Da habe ich ja schon drüber gesprochen. Da geht es um die Stiftungsfinanzierung. Wie funktioniert die Stiftungsfinanzierung der Parteinamenstiftungen in Deutschland? Und die dürfen auch gar nicht so parteinah sein. Sie gelten zwar als parteinah, aber sie dürfen halt nicht sich in den Wahlkampf einmischen und die Parteien aktiv unterstützen, was natürlich alles Blödsinn ist. Und das Ganze war halt nie gesetzlich gedeckt bis jetzt. So, ja, das ist halt die Krux an der ganzen Angelegenheit. Es gab nie ein Gesetz für diese ganzen Stiftungen und die ganzen alteingesessenen Parteien haben sich halt in den Haushaltsverhandlungen, wo der Rahmen, der diesen Stiftungen zugewiesen wird, immer festgelegt wird, haben die sich einfach hingesetzt und gesagt, nö, die AfD kriegt nichts. Die darf keine, wir geben unseren Stiftungen das und die AfD darf das nicht bekommen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, begründet oder unbegründet finden. Aber in dieser Art und Weise, wie diese Gelder vergeben werden, weil es keine gesetzliche Grundlage hat, hat das Gericht jetzt gesagt, so geht es nicht. Ihr müsst jetzt ein Gesetz machen. Wir haben jetzt den Punkt erreicht. Die haben jetzt keine Rüge gegeben für das, was da dieser Erasmus Desiderius Stiftung, heißt sie, glaube ich, gegenüber verweigert wurde an Finanzierung. Aber es wurde jetzt halt gesagt, okay, ihr müsst jetzt ein Gesetz machen. Und über dieses Gesetz müsst ihr beschließen. Das Gesetz muss halt konform sein. Da werden wir auch nochmal prüfen dann. Und es wird dann rückwirkend gelten seit 2019. Und ja, eine ganz interessante Sache. Und kann man als Teilerfolg für die AfD verbuchen, weil, ja, gut, ich meine, sie haben jetzt nicht das Recht zugesprochen bekommen, genauso Finanzierung zu bekommen wie alle anderen parteinahen Stiftungen. Aber zumindest müssen jetzt objektive Kriterien geschaffen werden, wie diese Parteifinanzierung erfolgen, was ja so gesehen sogar für uns Wähler und Steuerzahler ein Erfolg ist, weil das gab es vorher nicht und jetzt wird es das bald geben. Überfällig. Ja, kann man über die AfD denken, was man will, aber in diesem Fall haben sie halt was Gutes bewirkt. Insgesamt sollte man einfach den gesamten Scheiß streichen. Finanziert euren Mist selbst. Ja, das, was hier drin steht. Es gibt ja gute Argumente, wofür was dafür spricht, dass es diese parteinahen Stiftungen gibt. Aber das sollte halt jetzt wirklich formuliert werden und für alle objektiv gleichgehalten werden im Rahmen eines Gesetzes. Genau. Ich weiß nicht, wofür es die Parteistiftungen gibt. Guck dir die Böll zum Beispiel an. Das kann ja jetzt argumentiert werden gesetzlich. Ja, das ist ja gerade der Witz. Also im Endeffekt rufen die sich ja darauf, dass sie irgendwie gesagt haben, dass jede Strömung, die es in Deutschland gibt, die irgendwie ja bestehend ist oder irgendwie so ist die Formulierung, die parlamentarisch vertreten ist, ja. Ja, bestehend irgendwie. Und deswegen ist jetzt die AfD jetzt quasi auch damit durchgekommen, weil sie jetzt schon zwei Legislaturperioden im Bundestag sind und nicht nur eine, beim letzten Mal hat es halt nicht geklappt. Und diese Gelder ziehen sie auch zum großen Teil aus dem Außenministerium, weil diese ganzen Stiftungen ja auch irgendwelche Auslandssitze haben, wo sie irgendwelche Bildungsarbeit machen und dort solche Geschichten. Ne? Also, das ist noch nicht mal so, dass die hier nur in Deutschland irgendwie wuseln, sondern auch viel im Ausland. Auch das noch. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen merkwürdig. Aber so haben sie das halt hergeleitet, dass diese ganzen Sachen. Und sie haben sich jetzt ja quasi irgendwie reingeschrieben, aber auch nicht ins Gesetz, sondern nur in diese Regelung halt für den Haushalt irgendwie, dass diese Gelder nur an solche gehen dürfen, die mit ihren Dingen irgendwas mit Demokratie oder freiheitliche Grundordnung oder so stützen, wo ich mich dann wieder frage, was hat Rosa-Luxemburg-Stiftung dann damit verloren? Wo ich mich dann wieder frage, was hat hier das Geschlechterdemokratiezentrum, wir wollen Parität, daran verloren? Weil das ist ja auch sehr umstritten, ob das mit, also es ist eigentlich ziemlich eindeutig so, dass es nicht mit dem aktuellen Grundgesetz vereinbar ist, diese Forderung nach Parität und solche Dinge. Ne? Aber das könnt ihr auch alles fordern und Geld dafür kriegen, dass ihr das fordern. Na, das geht alles. Aber hier dieses Desiderius-Dingsbums, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was die überhaupt bisher irgendwie gesagt oder gefördert oder irgendwas haben, da geht das irgendwie nicht, ne? Weil die ja jetzt angeblich die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht haben wollen, als einzige. Und die anderen sind alle voll dafür. Also, halte ich für Wenn sie ziemliche gleichzeitig ihre Doppelmoral Grundgesetzung auch an der schrauben Stelle. und so weiter. Ja. Durch die GO. Ja, in Lörrach, größtes Ort, größtes Dorf, wo jetzt aus so einer Wohnsiedlung die Leute ausziehen sollen, damit da Flüchtlinge oder Migranten in wenigstens Art einziehen können. Der Aufschrei ist groß, sag ich mal. Der Bürgermeister versteht die Welt nicht mehr. Für ihn war das irgendwie alles selbstverständlich oder so, scheinbar. Ganz normal. Macht man eben so, wenn man Platz braucht oder so. Ja, und ich weiß gar nicht genau, ob ich das, also ein Aufschrei ist vielleicht irgendwie nicht wert, aber das ist auch wirklich keine schöne Entwicklung, ne? Also so soll es irgendwie nicht sein, dass man da die Leute miteinander ja in Konkurrenz bringt um ihre Wohnungen oder so. Das ist doch asozial. Hier zeigt sich eine Sache. Ich würde da gerne was zu sagen. Bitte erstmal du. Bitte. Das ist alles Unsinn. Dieser ganze Aufregung ist Unsinn. Hier ist eine Schlagzeile genommen worden und die ist mit Wissen um die Wirkung verteilt worden. Was hier wirklich vorliegt, ist, dass diese Häuser in der Siedlung eigentlich für einen Abriss vorgesehen waren, Ersatzhäuser bereits gebaut sind. Jetzt hat man aber beschlossen, da die Not so groß ist, was Wohnungen angeht, durch die Ukraine-Flüchtlinge, hat man beschlossen, diese Häuser noch stehen zu lassen. Okay. Und zwar hat man dann den Leuten angeboten, in eine ähnlich teure, neuere Wohnung zu ziehen. Sie bekommen, ich glaube, 2 oder 3 Mille für den Umzug. Sie bekommen eine Einbauküche in der neuen Wohnung, etc. pp. Also es ist hier nicht so. Und das wird halt auf Twitter, und ich habe es überall gesehen, es ist nicht so, dass hier Leute auf die Straße gesetzt werden. Ne? Also es ist nicht so, dass Leute hier gesagt bekommen, in 3 Monaten stehst du auf der Straße und dafür kommen hier Flüchtlinge rein. Sondern all diese Leute hatten ein Angebot von der Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnung zu wechseln. Ganz genau. Das ganze Problem an der Angelegenheit ist eher die Zuordnung. Dass gesagt wurde, in welchen Verantwortungsbereich fällt die Integration von den Flüchtlingen und vor allem auch die Versorgung mit den Wohnungen? Und da wurde einfach gesagt, das müssen die Kommunen irgendwie regeln. Und die Kommunen, die stehen jetzt einfach vor der Misere, dass die sich darum kümmern müssen, koste es, was es wolle, weil die gesetzliche Verpflichtung dafür haben. Und deswegen müssen die so Sachen machen, wie du es gesagt hast, die Häuser länger stehen lassen, auch wenn sie abreißen wollten, andere Projekte verschieben. Und es wird aber in Einzelfällen wahrscheinlich auch dazu kommen, dass in gewissen Konstellationen, wenn irgendwelche Wohnungen zur Verfügung gestellt wurden, dass die Leute da in andere Unterkünfte umziehen werden müssen. Ne? Und dass natürlich auch bei der Verteilung von Sozialwohnungen ein stärkerer Konkurrenzkampf, will ich jetzt mal nicht sagen, aber ein stärkerer Wartezeit dann bestehen wird für die Leute, die Anträge machen. Das ist da eher so das Problem. Und dass die Kommunen damit total alleingelassen werden und an anderer Stelle dafür wieder Gelder einsparen müssen. Das ist doch irgendwie so dieses Prinzip auch, das sie da scheinbar eingeführt haben, dass alles auf den, wie soll man sagen, also auf die Leute vor Ort dann irgendwie abgewälzt wird, wenn ich in das ja, so genau. Kein Prinzip, und dann, das kann nur zu solchen Konflikten führen. Und wenn es in diesem Fall jetzt auch nicht so gewesen ist, wie du es ja gesagt hast, Mars, kann es natürlich auch dazu führen, dass es durch Unfähigkeit vor Ort vielleicht auch dazu kommt, dass da halt dann doch auf jeden Fall dann mal jemand auf der Straße steht, einfach durch die Unfähigkeit der Ämter und dann wird das Geschrei auch wieder groß sein. Ja, die Grundprämisse, dass halt die Kommunen das alles zur Verfügung stellen müssen, ob es da ist oder nicht, das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Das ist das Grundproblem der ganzen Sache. Das eigentlich Interessante in diesem Artikel ist halt eben auch, dass es da so eine zeitliche Abfolge gibt. Also die Leute, genau, kommunale Anschlussunterbringung ist das Schlüsselwort. Da haben die ein Anrecht drauf, nachdem die so und so viele Monate in dem Heim oder sowas waren, Flüchtlingsheim oder wie es heißt. Ja, ich finde trotzdem, dass der Bund da seine Aufgaben auf die Leute vor Ort einfach abwälzt. Man könnte auch eine vernünftige Grenzpolitik machen oder sowas. Ja, aber das würde uns doch wirtschaftlich schaden, wenn wir jetzt unsere Grenzen schließen würden. Ist das so? Das sagen sie zumindest alle. Ist das so? Ja, okay. Aber jetzt kommen ja die bösen Wertrealos von den Grünen. Was soll das sein? Vertrealos. Das sind die Bösen, das sind die Rechtsradikalen von den Grünen quasi. So wie er das schreibt, sind das irgendwie die Vertikalrealos, oder? Ja, oder wird ja, Querfronten, ja, vertikal. Wert ist das nicht auch grün, französisch oder so? Also dieses Wert ist wohl eine Abkürzung, ja. Aber ich weiß nicht wofür. Ja, eben. Jedenfalls, der Herr Trittin, ein Mensch, der es selten schafft, in eine Talkshow zu gehen, ohne wenigstens einmal Karl Marx zu zitieren, schreibt uns hier, das ist die Gemeinsamkeit von Wertrealos und Werteunion. Sie liefern die Steilvorlagen für die Konkurrenz. Die Werteunion für die AfD gegen die Union, die Wertrealos für die FDP gegen die Grünen. Für die FDP scheinbar ist das die Steilvorlage. Schauen wir uns doch mal die Steilvorlage für die FDP an, oder? Schauen wir sie uns mal an. Wertrealos, die B. Die grüne Mitte. Hier sind irgendwelche die Pünktchen, bürgerliche. Kein Ü, keine Ahnung, ob das hier gefressen wurde vom Archive oder so. Die haben ein Memorandum für eine andere Migrationspolitik in Deutschland. Und das ist jetzt eine Steilvorlage für die FDP aus irgendwelchen Gründen. Der Kohlekompromiss ist richtig. Ist auch eine Steilvorlage für die FDP aus irgendwelchen Gründen. Die Zeitenwende kann auch beim Dienst an der Gesellschaft nicht ohne Folgen bleiben. Ist scheinbar eine Steilvorlage für die FDP, die keinen Wehrdienst haben möchte. Aber scheinbar ist das eine Steilvorlage für die. Unterstützung für den Kurs der Grünen in der Ukraine-Krise ist eine Steilvorlage für die. Also ja, es ist nicht so richtig sinnvoll. Wieder den identitären Fundamentalismus. Oh ja, das würde ich mich freuen, wenn das eine Steilvorlage für die FDP wäre, aber leider ist es das auch nicht. Schauen wir noch da mal rein. Identitärer Fundamentalismus. Hier ist das Ü auch nicht drin, ohne Archive. Für ökologische und soziale Veränderung ohne identitären Fundamentalismus. Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Positionspapiers, verstehen uns als kritisch, fortschrittliche, weltoffene und ökologisch orientierte Menschen. Wir setzen uns für tiefgreifende ökologische und soziale Veränderungen in unserer Gesellschaft ein. Wir wollen diese aber ohne identitären Fundamentalismus. Oha, das ist aber reaktionär, würde ich sagen. Wir wollen mit diesem Positionspapier deutlich machen, dass es viele Menschen des linken, grünen und liberalen Spektrums gibt, die große Bedenken gegenüber zentralen Elementen der Diversitätsorientierung haben, wie sie jetzt mit den Angriffen auf Wolfgang Thierse eine Zuspitzung gefunden hat. Okay. Davor warnen, dass oft gut gemeinte Positionen durch Übertreibung ins Falsche kippen und damit an Glaubwürdigkeit der nach wie vor richtigen und wichtigen Grundpositionen beschädigen. Es ist richtig und wichtig, Rassismus und Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Unsere Kritik ist aber, dass die Identitätspolitik umschlägt in Selbstgerechtigkeit, Selbsterhöhung und neue Denkverbote, wie es zumindest im Namen der Diversity und des Postkolonialismus geschieht. Dies ist in unseren Augen ein Angriff auf die Freiheit. Oha. Also das sind nicht Idioten, sondern die wissen ganz genau, was sie tun und damit sind es noch größere Idioten. Also was sie hier sagen, stimmt ja, aber sie sind ja trotzdem für diese Position irgendwie. Also aber wenigstens reflektieren sie selber, was sie hier, wie sie sich hier die Grünen an die Grünen anbiedern. Ja, wird noch besser. Pass mal auf. Darauf aufmerksam machen, dass der identitäre Fundamentalismus rechte, rassistische und reaktionäre Tendenzen nur scheinbar bekämpft, sie tatsächlich jedoch erst befeuert und am Ende auf den gleichen Denkmustern beruht. Die Tatsache, dass sich junge Rechtsextremisten in ganz Europa als Identitäre bezeichnen, ist kein Zufall. Oha, Schrott zweiert. Und für die Freiheit von Wissenschaft, Lehre, Kunst und eine Kultur des offenen Dialogs einsetzen, in dem auf faire Weise unterschiedliche Meinungen auf der Grundlage unterschiedlicher Erkenntnisse repressionsfrei geäußert und ausgetauscht werden können und höflichen und respektvollen Umgang aller vorausgesetzt. Das ist aber nicht kein Fußbreit hier. Keine Bühne bieten, hallo? Viele von uns haben offensiv Partei ergriffen gegen etablierte Funktionsträger mit zum Teil schlimmen Nazi-Vergangenheit. Wir haben uns gegen europäischen Überlegenheitsdünkel und rassistisches Apartheidssystem in Südafrika gewandt, gegen die Diskriminierung und Kriminalisierung von Schwulen und auch die Männer unter uns haben sich für die Überwindung patriarchaler Strukturen eingesetzt. Ja, sind wir wieder bei dem, was Price gerade meinte, dass sie es auch irgendwo gefressen haben, die nicht nur Frauen, sondern in zweiter Linie auch Männer durch. Ach ja, Männer auch durch Erwartungshaltung und Rollenzuschreibung, die ja auch nur von den Männern ausgehen, ne, und überhaupt nicht von den Frauen, unterdrücken. Wir werden uns gerade nicht gegen Minderheiten gemachte, emanzipatorische, postkolonialistische Grundsätze, sondern ihre Pervertierung ins Gegenteil. An den Minderheiten gerechte, nicht gemachte. Das geschieht, wenn den Ländern in Afrika und Asien die Fähigkeit abgesprochen wird, aus eigener Kraft ihre Situation zu verbessern. Oha, das klingt ja fast nach Meritokratie oder so. Und statt dem richtigen Hinweis auf europäische Mitverantwortung, den weißen Bevölkerungen bzw. den europäischen Staaten die Alleinschuld an den Missständen zugewiesen wird. Dies führt gerade nicht zu einem gleichberechtigten Miteinander, wo auf Augenhöhe an der Verbesserung der Situation gearbeitet wird, sondern hält diese Länder in einer Opferrolle. Und ignoriert zudem die Entwicklungsursprünge in einigen dieser außereuropäischen Gesellschaften hinaus. Jede Form von Immigration unabhängig von den Gründen gleichgesetzt wird und legitime Forderungen an Migranten und Migrantinnen als Fortsetzung weißer Herrschaft diffamiert werden. Nazi! Sprach- und Artikulationsvorschriften eingeführt werden sollen, die sich vor allem auf Spaltung und Unterordnung anstatt auf Diskurs stützen. Damit findet das Gegenteil von dem statt, wofür von den fortschrittlichen Bewegungen seit Jahrzehnten gekämpft wurde, nämlich für den aufrechten Gang emanzipierter Menschen. Solche Konstruktionen lehnen wir ab. Also so viel Klartext würde ich mir von der FDP, der das angeblich hier in die Hände spielt, mal wünschen. Also gibt es natürlich ein paar Leute, aber ja, das ist jetzt auch nicht so jeder. Also hier der Herr Kuhle hat ja auch schon mal einen Gastbeitrag geschrieben mit den Herrn Brandenburg zusammen, wo es hieß, dass ja angeblich die Homosexualität Probleme bei den Muslimen am Kolonialismus liegen. Na, der Kolonialismus hat denen das beigebracht, dass sie keine Schwulen mögen. Eigentlich mögen die ja, aber wegen dem Kolonialismus mögen die jetzt nicht mehr. Ja, zack. War das vorbei. Ach ja. Tja, aber die müssen noch viel lernen, glaube ich. Ne? Die sagen ja hier, welche Sexualität und so weiter darf keinen Unterschied machen. Ne? Ausgleichende Gerechtigkeit haben die noch nicht verinnerlicht. Das sind Grünliberale. Öko-Libertäre. Okay, also die sind das. Ja, es ist mit Werte ist wahrscheinlich doch das Grün gemeint, ne? Das Französische. Weiß ich nicht. Ich habe ja nichts anderes gefunden. Ja, aber hier ist es immer so mit Komplettgroßbuchstaben, so wie eine Abkürzung geschrieben. Das sind auch wieder. Das könnte auch eine lange Form haben. Ja. Ja, also im Grunde genommen ein sehr verklausuliertes Psst, nicht so laut, die merken sonst. Übertreibt man nicht so, sonst fressen die es nicht. Wieder den Fundamentalismus. Und hier haben wir jemanden, der kein Ökolibertärer mehr wird. Der beschwert sich hier darüber, dass man ihn dazu auffordert, sein Zimmer aufzuräumen, glaube ich. Also hier haben wir Dr. Peterson, der sagt, ein bisschen, ja. Abuse, woke moralists. Tyranny is always petty. And petty tyranny will not save the planet. Also wir haben hier Tyrannei. Sehen wir hier auf dem Bild, was ist das für eine Tyrannei? Die Tyrannei von... Denk daran, du brauchst nicht so viel Papier, um deine Hände abzutrocknen. Benutz weniger und pack den Rest in die Box dafür. Es ist kompostierbar und alle anderen Abfälle bitte in den Mülleimer werfen. Das ist die Tyrannei, die Herr Peterson hier gewittert hat. Ja, das, er sagt ja extra Petty Tyranny, also die kleine Tyrannei. Ja. Ja, aber es ist keine Tyrannei, auch keine kleine Tyrannei. Nee, ich glaube, was er meint ist, wenn du schon bei den kleinsten Sachen mit so einem Scheiß anfängst, ja, also diese alles Prinzipienreiter, die so nerven. Solche Regeln reinzudrücken, ich glaube, das meint er, dass das der erste Schritt ist sozusagen. Sagen die denn hier nicht, räumen das Zimmer hier auf und benutzt nicht so viel, weil du den Drachen töten musst. Ja, aber niemand sagt einem, man soll sein Zimmer aufräumen. Nur wenn man fragt, was man tun soll, dann sagt einem vielleicht einer, man soll sein Zimmer aufräumen. Und das hier war man, ungefragt. Hier will, ungefragt hier will ich belehrt. Einfach an den Automaten gehen und mir ein Papier rausziehen, um meine Hände zu trocknen. Und genau. Man geht ja, das mir kannst auf den du auch Zack. Tun. Ich verstehe das vollkommen, was er meint. Echt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Leute, die gemeint haben, es geht irgendwie ein bisschen zu weit, jetzt, wer sich darüber aufregt, die verstehe ich. Also. Das ist wie mit Layla oder wie das Lied hieß, weißt du? Ja, aber ich Wenn wir meine. anfangen, immer wieder so kleine Sachen zu Ja, dann machen. mach's doch halt nicht. Es ist doch vollkommen egal. Also, wenn da neben jetzt eine Kamera wäre und dann irgendwer sagt, Aber wer so, fühlt sich hier. denn Du bemüßigt, sagst da zu so eine mir, mach Schiller das halt hinzuhängen, nicht, aber frage du ich mich. denkst nicht an die 80% NPCs, die das einfach machen und sagen, Klima, Impfung. Ja, Impfung ist doch auch was anderes als das hier. Also, hier zwingt dich ja keiner dazu, dich daran zu halten. Mach es einfach oder mach es nicht. Ja gut, nur Ja, weil also es ich bisher finde. nur die militante Veganerin gibt und noch nicht die militante Papiertuch-Aktivisten. Gibt es bald auch. Also ich Was finde. geht dich das an? Warum machst du die Hände an einem Baum trocken? Das geht so nicht. Du bist ein Baummörder. Ja, er führt auch nochmal aus, warum es ihn nervt. Und er sagt, weil es gefeiert wird. Ja, also. Und das sind ja auch Sachen, sowas gab es in den 90er Jahren auch schon. Ne? Das ist ja jetzt nicht neu oder so. Man kann einfach eine Box mit flauschigen kleinen Kaninchen neben das Klo stellen. Das wäre auch eine Idee, ja, Immer das auf jeden Leute, die meinen, sie müssten einen belehren über Es ist irgendwas. überall und die Leute sind blind dafür. Naja, es ist einfach nur so, dass sie sich nicht über jeden Scheiß so tierisch aufregen. Also. Ich frage mal, wie viel mehr Umweltverschmutzung passiert denn dadurch, wenn das nicht eingehalten wird oder durch den Ja, Zettel? auch nicht viel mehr. Ja, durch den Zettel, ja, gut, Ja, das kann sein. Ja, das im ist noch Zettel könnte nicht das vielleicht noch kompostierbar, aufwiegen ist ja auch nicht, ja. wieder. Aber das ist natürlich das geringere Übel wahrscheinlich. Ja, Ja, das stimmt, da da kann man muss er in sicher. Abwägungen rein, die sind es nicht mehr wert, ne? Da Das ist auch klar. kann man ja auch drüber reden, ne? Aber Tyrannei, keine Ahnung. Ja, das stimmt natürlich. Die Wortwahl ist ein bisschen übertrieben, finde ich auch. Das, Hey, ich Petty habe Tyranny, das darf man nicht vergessen. ja, aber Das ist trotzdem spielt das eine angeguckt, weil letzte Zeit mal. miniaturisierte Tyrannei. Das ist schon sprachlich in Ordnung, dass er das macht. Also, wer selbst, wenn man das nicht teilt. Ja, ich warte darauf, bis der Jordan Peterson dann mal in den Klo läuft, wo nur so ein Handtrocknerföhn da hängt. Oh, Dass die dann ist dann er da mal bitte keine zufrieden. Energie verschwenden oder was? Ja, da Ja, steht dann dran, don't super. use this too long. Ja, sonst it runs Ihre Hände hot. sind Putin will win the kompostierbar. war. Ihre Hände sind auch kompostierbar. Ja, genau. Ja, hier, wir haben eine neue Regierung und mit Recycling kennen die sich ja aus. Da haben sie sich gedacht, wir nehmen mal die Röhren von Nord Stream und benutzen das für unsere LNG-Pipelines. Pipeline LNG, weiß jetzt gar nicht, wo die hinlaufen soll. Wahrscheinlich nur von den Schiffen zu Das den steht hier entsprechenden aber drin in dem Artikel. Stationen. Ja, den Ja, habe ich nicht so. bis Polen. Bis Polen. Ja, und auf Rügen. Ja, auf jeden Fall wollen sie die alle benutzen. Auf Ja, Rügen nicht, mit ist ja Lapis. okay, ne? Wenn man die sonst nicht benutzen kann, klar, besser so als gar nicht oder so. Waren ja teuer genug, die doofen Dinger. Ne? Aber teuer genug für bezahlt. Ja, hier steht aber Für auch die drin, dass Pipeline die halt. eigentlich immer noch Gazprom gehören, die Dinger. Ja, das ist das Problem. Achso, dann geht Ah, das natürlich das nicht ist so das gut. Problem. Ja, ich hab's ja schon gesagt, Gazprom hat ja gesagt, wir können die Pipeline reparieren und könnten theoretisch wieder Gas nach Europa zuschicken. Da haben alle hier die Finger in die Ohren gehalten und gesagt, la, la, la, la, la, la, wir hören nichts. Jo. Und die Bundesregierung hat im Hintergrund ja schon an den Plänen gearbeitet, diese Teile der Pipeline halt in ein anderes Netz umzubauen, was sie ja an sich nicht dürfen. Das heißt, die müssen sie auch wieder verstaatlichen. Aber das machen sie ja im Moment gerne. Ja, vor allem, Allerdings. wenn es Russland gehört, kann man es relativ einfach verstaatlichen, weil da regt sich ja keiner drüber auf. Und ja, wundert mich nicht. Wieso sind da Ja, überhaupt so viele jetzt ist es Röhren halt über? offiziell, dass sie es machen. Vorher war Wieso es sind nur, ach, wir könnten das ja. da überhaupt so viele Röhren über? Also, ich meine, und wie gesagt, die Pipeline gehört dem russischen Staat Gazprom, der Firma. Also ist es wieder eine Enteignungsangelegenheit, aber das stört uns ja nicht. Ja, es ist auch. Naja. Kritikwürdig. Tja, und diese ganze LNG-Angelegenheit, jetzt haben sie so viele Kapazitäten geplant, dass gesagt wird, wir haben Überkapazitäten, aber dann wollen sie trotzdem noch mehr Kapazität erzeugen, indem sie da das mit diesen polnischen LNG-Terminals auch noch verbinden. Okay, gut. Gibt alles Ja, Sinn. noch eine kurze Greifswald. Meldung aus der Wissenschaft hier mit Fusionsreaktoren. Der Wendelstein-Stellator Stellarator hat einen Testlauf jetzt über 8 Minuten. ein Plasma gehalten und dabei 1,3 Gigajoule Energieumsatz erzeugt, heißt es hier. Ja, der Artikel ist ansonsten ziemlich stark gespickt mit sonstigen Beschreibungen des dieses ganzen technischen Fusionsdings, wie das so funktioniert und was sie dafür Modelle schon haben und so weiter. Ja, und der Generator hat jetzt halt erstmals einen ziemlich langen, finde ich jedenfalls, 8 Minuten, das ist schon ganz schön viel. Wie lange war das letzte Mal? Glaube ich, ein paar Sekunden nur. Dieses Plasma gehalten und das ist ja Voraussetzung dafür, dass immer irgendwann auch mal Energie rauskommt. Ja, das finde ich einen ganz netten Meilenstein hier. Ja, und das Interessante daran, es gibt ja diesen riesigen Generator Tokamak, ja. Der ITER-Generator, der ein internationales Projekt ist. Das ist eine andere Art von Technik. Das ist hier ein Stellarator, das ist eine kompaktere Art und Weise und eigentlich eine leichter herzustellende Art und Weise. Nur man hat mit der Forschung daran erst begonnen, nachdem diese ganze Tokamak-Sache schon bewilligt war. Und ja, wenn ein Zehntel des Budgets, was in Tokamak geflossen ist, hier reingeflossen wäre, wäre man schon sehr viel, viel weiter. Okay. Das mit den Stellaratoren ist schon eine komische Angelegenheit. Weil man einfach wir setzen jetzt auf diese Technologie und packen da unser ganzes Geld rein. Allerdings dauert das noch 30 Jahre und jetzt kommt der Stellarator und überholt die Tokamak-Technologie links. Finde ich auch schon interessant. Ja. Ja, wenn es klappt, ne? Ich meine, es sind halt verschiedene Versionen, die sie da versuchen. Ja, die beste möglich sich durchsetzen. Klar, ist natürlich ein bisschen bitter für die Investoren, ne? Von so einem ITER. Das war jetzt doch ziemlich teuer, das Ding, ne? Ja. Irgendwie müssen wir ja die E-Autos mit Energie versorgen, ne? Tja, vielleicht klappt es ja damit. Ja, der junge Mann hier auf dem Bild hat in Berlin wohl ein Startup gemacht mit Fahrrädern und nennt die Dinger SUV-E-Bikes, also große, stabile, schnelle, relativ schnelle Fahrräder, mit denen man auch mal was transportieren kann und so. Die haben natürlich nicht mehr so eine ganz so gute Energiebilanz und verbrauchen dann auch schon mal was, wenn sie dann speziell irgendwie eben auch Transporte machen sollen und so. Dadurch, dass die Bundesregierung das aber fördert im Prinzip über Firmenleasing, das heißt, man kann sich statt Firmenauto und Firmenfahrrad eben als Mitarbeiter zulegen und zahlt dann nur einen kleinen Teil von dem Preis da ab, ist eben auch noch, wie gesagt, gefördert und so. Und das macht hier die Aussage, der Preis ist fast egal, aus. Er meint eben, dass die Leute dadurch, dass die Firmen das bezahlen über Leasing, dass da eben nach oben die Grenzen ziemlich offen werden momentan. Im Schnitt zahlen die Leute 2.500 Euro für so ein Fahrrad. Ja, ist dann nochmal 4.500. Er hat gesagt, die Dinger kosten 5.000 bis 7.000 Euro und 2.000 kostet von dem teuersten irgendwie allein der Akku irgendwie. Und das teuerste ist 12.000 Euro. Ja, das schon. Er hat aber unten auch eine Durchschnittsangabe gemacht. Und ich glaube, das wird 2.500, kann auch 4.500 sein. Glaube ich nicht, sondern bei 7.000 und irgendwie 5.000. Ja, teuer sind die Dinger auf jeden Fall, sauteuer. Ne? Das ist ähnlich wie die Lastenfahrradförderung. Da gibt es da auch. Und da kosten die Dinger 8.000 Euro und bei uns in Düsseldorf zahlt die Stadt die Hälfte dazu. Geil. 4.000 Euro für so ein Scheißding zahlt die Stadt dafür. 14. Ja, und das ist im Endeffekt ein bisschen Gerüst mit einem, Dingsbums hier. Ob das Ganze dann gut ist, praktisch für die Klimabilanz oder nicht, das entscheidet sich eher darüber, wo derjenige herkommt. Wenn das nämlich vorher ein Fußgänger war und der fährt dann plötzlich Fahrrad mit Akku, Strom und so, verbraucht dann Energie, ist er natürlich in einer negativen Bilanz. Wenn er allerdings von einem dicken Auto kommt oder so, und dann aufs Fahrrad steigt, statt sein Auto zu benutzen. Ja, und die ist Autos positiv, hat er hier geschrieben, die nehmen sie auch direkt in Zahlung, so wie bei einem Autohaus. Zahlung, und der Typ kommt auch aus dem Autohaus. Also er hat früher Autos verkauft und jetzt hat er quasi diesen Fahrradschuppen quasi genauso aufgelegt wie ein Autohaus. Ja, ich meine, wenn der Starter so reinhaut, ist das auch kein Wunder, dass das lukrativ ist. Ne? Ja, das stimmt wohl, ja. Dinger fahren sogar bis zu 40 km/h und teilweise. Und da musst du natürlich dann auch ist noch Helmpflicht dann und Führerschein und so. Ist so quasi ein Kraftrad schon. Ja, musst du anmelden. Wie ein Moped oder so. Ja, ich meine, es gibt schon tolle Dinger, ne? Mit so tandemmäßig mit einem dicken Motor oder so. Das macht bestimmt auch Bock, so ist ja nicht, ne? Aber die Preise sind ja auch wirklich enorm. Also das muss auch für die Hälfte gehen. Und sie schreiben auch, dass sie sogar die Mountainbiker jetzt schon umgestellt kriegen auf den Kram. Also ja. auf Akku. Ja, ich mir gar ja nicht für Downhill-Biker ist das doch gut. Ne? Können sie sich runterrollen lassen und mit dem E-Motor hochfahren. Ich denke mir nur mal bei den Fahrradfahrern, die irgendwie meinen, sie könnten irgendwie Energie einsparen oder so. Die sitzen dann hinterher vor einer dicken Pommes und Currywurst oder so, schaufeln die ganze Energie wieder rein. Ne? Also gewonnen ist auch nicht wirklich was dann. Ja, aber wenn dann jemand ein Auto stehen lässt, dafür dann schon. Ne? Oh oh. Die Geschichte wird neu geschrieben. Die Geschichtsbücher müssen neu geschrieben werden. Ja, Korrektur der Statistik. Ja, über 10% Inflation. Ja, war es gar nicht. Haha, wir haben uns so einen Scherz erlaubt. Tja, also das Bundesamt für Statistik. Das gibt im Endeffekt jedes Jahr, alle 5 Jahre gibt es einen neuen Preisindex heraus. Und das steht jetzt paradoxerweise gerade mal wieder an. Und da wurden einige Sachen umgestellt. Ja, die turnusmäßige Umstellung der Datenbasis, ist, die Ausgangsbasis ist nicht mehr das Jahr 2015, sondern das Jahr 2020. Ja, genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, müsste es nicht irgendwie 2018 sein in einem 5-jahresmäßigen Turnus, wenn wir das Jahr 2023 haben? Bitte nicht zu viel nachdenken. Nein, das hat alles hier seine Richtigkeit. So, die größte Verschiebung des Preisindex gab es beim Wohnen. Der Ausgabenanteil für Mieten, selbstgenutztes Wohnen und Haushaltsenergie ist im Wägungsschema gleich um 6,5 Prozentpunkte auf jetzt 26% gesunken. Früher waren sie bei 32,5%, also einem Drittel, von einem Drittel auf ein Viertel sind sie runtergesetzt, alles was mit Miete, Wohnen und sowas zu tun hat. Und weiterhin innerhalb des Bereichs Wohnens sank weiterhin das Gewicht der Haushaltsenergie von 6,9% des Warenkorbs auf 4,3%, weil wir wissen ja, Energie ist billiger geworden. Warum? Ach ja, weil das ja im Jahr 2020 so war, weil das hier das Grundberechnungsjahr war, das sie genommen haben. Nee, nicht 2018, 2020. Nicht drüber nachdenken, nicht fragen. Ja. Lebensmittel fließen mit 12% in den gesamten Warenkorb ein, 10% waren es vorher. Also, sag ich mal so, es ist nicht eine reine Schönung der ganzen Statistik gewesen, es ist einfach eine Glättung der Statistik. Es ist einfach nur doof, dass man sich entschieden hat, das jetzt zu machen. Warum? Keine Ahnung, aber man hätte es halt auch wann anders machen können. Ist es doof, dass man das Bezugsjahr 2020 genommen hat, weil das Problem ist, ja, die Jahre 2020, 2021, 2022 waren statistisch gesehen, ich sag mal, Ausreißerjahre generell. Da war irgendwas mit einem C, glaube ich. Und deswegen diesen ganzen Preisindex auf diese Zeit zu legen, ist seltsam. Warum das jetzt gemacht wurde, keine Ahnung. Aber es wirkt halt wirklich sehr, sehr seltsam. Ne? Ja, nie zweistellig, die Geschichte der Teuerung wird neu geschrieben. Also wo ich das zuerst gelesen habe, habe ich mich auch ein bisschen veräppelt gefühlt. Ich weiß ja, wie das funktioniert mit diesen Indexanpassungen, aber warum der Index jetzt angepasst wurde, keine Ahnung. Das kann ich euch nicht sagen. Wird normalerweise alle 5 Jahre angepasst. Ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ich meine, das ist so platt und so offensichtlich. Doch, ich traue es denen zu, dass sie so doof sind, doch. Ich wollte fast sagen, so doof sind selbst die nicht, aber ja. Kleiner Wirtschaftsteil hier. Butter wird ja wieder billiger, das ist erfreut mich. Jetzt soll bitte Milch auch wieder billiger werden, dann freue ich mich noch mehr. Why sustainable business needs better ESG ratings? Ja. Aus von Dezember 6. 2021. Juhu. Also ja, warum ist ESG so wichtig? Stimmt, ja, sehe ich jetzt das. Ja, also hier ist vor allen Dingen interessant, dass sie so aus verschiedenen Quellen das hier zusammengetragen haben, wo sich die Leute halt drüber wundern, also die Leute, die Ahnung davon haben, halt meinen, dass es halt komisch ist mit diesem ESG-Scoring. Dass halt jeder eine andere Maßstäbe ansetzt und dass es eigentlich nicht sein kann, dass es deswegen irgendwas taugt. Weil wenn man jetzt den Leuten das so verkauft, dass man da ja jetzt werteorientiert irgendwie das Geld dann verteilt an die Firmen, die so viel Werte haben und so viel Nachhaltigkeit und weiß ich nicht was alles, dann sollte das ja an objektiven Faktoren irgendwie hängen, dass man sagen kann, okay, wenn jetzt also zwei Ratingagenturen da sind, die jetzt dann ESG messen mit einem ESG-Meter oder so, deine Tetane oder irgendwas, da müssten die eigentlich den gleichen Wert rauskriegen. Aber das tun sie nicht, denn das ist irgendwie nur in 60% der Fällen irgendwie so, dass diese Firmen so eine Firma irgendwie ähnlich raten. Und zum Vergleich bei diesen anderen Sachen hier, Standards and Poor's und diesen Geschichten, irgendwelche Kreditsachen oder so ein Zeug, da liegt es bei 99%, wo die das gleich raten, die Sachen. Na, also, es ist irgendwie schräg. Ja, es ist ein Zertifizierungswirrwarr gewesen. Da der jetzt ein bisschen älter ist, können wir jetzt schon mit den Erfahrungen der Vergangenheit ein bisschen drauf eingehen. Es ist ja so gewesen, dass es ganz viele verschiedene Zertifizierungsstellen gab, die unterschiedliche Kriterien hatten. Und einige sind ja auch sogar vor Gericht verklagt worden, Deutsche Bank, weil sich halt intern rausgestellt hat, die haben einfach die Ratings so vergeben, wie es ihnen gerade gepasst hat. Und da gab es überhaupt gar keine Dokumentation, anhand von welchen Kriterien diese Ratings vergeben wurden. Da wurde zwar ein Kriterienkatalog aufgestellt, aber der wurde in der Praxis nicht umgesetzt, sondern die Ratings wurden halt einfach vergeben. Genau aus dem Grund. Ne? Es gibt halt keine... Ja, und das ist es ja so. Ich meine, was ist denn jetzt wichtiger? Ist es jetzt wichtiger, dass es keine Kinderarbeit gibt oder dass die CO2-Bilanz ausgeglichen ist? Ne, das sind halt wichtige Fragen, die man gewichten muss. Ne? Was ist uns wichtiger, dass keine Kinder sterben oder dass weniger CO2 in der Atmosphäre ist? Wie würdet ihr entscheiden? Deswegen verdienen diese Leute so viel Geld. Naja. ESG. Das Thema ist schon wieder fast durch, weil es so viele Skandale gab. Juhu, Skandale! Nigeria! Ja... Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das so in einen Kontext gebracht habe. Ja, in Nigeria, größte Volkswirtschaft in Afrika, ist, geht's mal wieder drunter und drüber. Wahlen stehen an und das Land ist so gespalten, zersplittert, es ist absolut korrupt, mafiöse Strukturen überall. Familien, Clans, ausländische Einflüsse, alles Mögliche, was man sich so denken kann. Auch relativ offen alles. Und da hat jetzt das alte Regime im Endeffekt gesagt, okay, wir haben halt Angst, dass Einfluss auf die Wahlen genommen wird. Nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland, weil halt sehr viel von der Währung ins Ausland abgeflossen ist. Und wir haben halt Angst, dass es da Beeinflussung gibt, dass den Leuten Geld gezahlt wird, dass sie für bestimmte Leute stimmen. Nein, das gab es ja noch nie. Und deswegen haben die einfach gesagt, okay, die alte Währung ist jetzt ungültig. Wir machen eine Währungsreform kurz vor der Wahl. Dann können wir sicherstellen, dass halt nur unsere Bürger das Geld in der Tasche haben und dass nicht so viel Geld im Umlauf ist, dass da irgendwelche schlimmen Dinge mit passieren. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil ist passiert. Überall fehlt das Geld. Ja, wir reden hier von einer Volkswirtschaft, wo weniger als ein Drittel der Menschen überhaupt ein Bankkonto hat. So, also Bargeld spielt eine sehr große Rolle. Teile des Landes haben jetzt gar kein Bargeld mehr. Da sind sie zur Tauschwirtschaft wieder zurückgegangen. Es gibt schlimme Szenen, dass irgendwelche Familienmitglieder von reichen Familien entführt werden für geringste Beträge, nur um irgendwie an Bargeld zu kommen. Ja, US-Dollar und sowas darf man nicht offen auf der Straße zeigen, sonst brechen Tumulte aus und es wird einem aus der Hand gerissen. Und ja, und nebenbei finden gerade so die Wahlen statt in dem Land. Ja, das ist Nigeria. Das ist, macht Hoffnung für den Kontinent Afrika. Da geht es bergauf. Und ja, wer auch immer die Wahl gewinnen wird von den drei Leuten, die da als Favoriten gelten, mal gucken. Ne? Der eine ist ein religiöser Hardliner, der andere ist ein nationalistischer Hardliner und der dritte ist ein Militär-Hardliner. Also ne? Egal, was passiert, dem Land wird es gut gehen. Und die nächste Währungsreform wird es dann wahrscheinlich auch bald wieder geben. Ja. LSD-ähnliche Stoffe plötzlich legal. Ja, da gab es eine Gesetzesnovelle. Es gab ja das Problem, dass es in dem Betäubungsschutzgesetz sind ja gewisse Stoffe als illegal deklariert worden. Und es gibt ja diesen Trend, dass im Internet, beziehungsweise dass halt irgendwelche Chemiker sich irgendwelche Sachen selber mischen und dadurch, dass sie ein oder zwei chemische Bestandteile ändern oder die Moleküle irgendwie anders anordnen oder was weiß ich, kenne ich mich nicht so gut mit aus, sind die halt nicht mehr vom Gesetz erfasst und sind nicht mehr illegal. Und dem Ganzen wollte man dadurch begegnen, indem man ein parallel zum Betäubungsschutzgesetz eine neue psychoaktive Stoffe-Gesetzliste erstellt, das NPSG. Und in diesem NPSG stehen nicht die Stoffe explizit drin, sondern die Stoffgruppen. Also da würde es halt nichts mehr bringen, indem man nur ein bisschen was verändert, dass es nicht mehr illegal wäre, weil halt da ganze Gruppen eingeordnet werden würden. So, und das hat man im Oktober 2022 gemacht. Und da ist es jetzt erst aufgefallen, statt der beabsichtigten Erweiterung des Verbots sei versehentlich eine Relegalisierung und Generalamnestie in Bezug auf eine Reihe neuer psychoaktiver Stoffe vorgenommen worden. So habe ein Interpunktionsfehler im Gesetzestext dazu geführt, dass aktuell eine Reihe von LSD-Derivaten nachträglich legalisiert bzw. nicht erfasst wurden. Wie geht das denn mit einem Interpunktionsfehler? Meine Güte. Ja, da hat man im Endeffekt ein Komma vergessen und dadurch hat der ganze Satz eine andere Bedeutung gewonnen. Ja, dadurch ist halt eine Reihe von 1V-LSDs, alle 1V-LSDs Variationen sind damit derzeit legal bis zur Novelle dieses NPSGs, was ein paar Monate dauern wird, nicht strafbar. Und der Punkt ist der, dass alle Strafprozesse, die aufgrund des Handels oder des Verkehrsbringens von 1V-LSD-Derivaten aktuell laufen, damit hinfällig sind und eine Generalamnestie bekommen. Also einfach nur ein Fehler, der der Jurisprudenz passiert ist, ein Tippfehler, die Intention war eindeutig, aber im Gesetz steht es, im Gesetz zählt halt der Text und ja, wenn die Stoffe bald wieder unter das NPSG gefasst werden, ist trotzdem im Urteil das mildeste Gesetz anzuwenden. Das wäre in diesem Fall das NPSG in seiner aktuell gültigen Fassung mit dem Ergebnis nicht verboten, also Freispruch bei 1V-LSD. Ja. Jo. Und die ersten Shops in Berlin verkaufen 1V und 1D-LSD wieder mit dem Hinweis, 1D-LSD ist nicht für den menschlichen Konsum bestimmt. Zwinker, zwinker. Ja. Tja. Ein lustiger Fehler. Einmal mit Profis. Ne? Einmal mit Profis. Oh, noch mehr Profis. Ja. Oh, inakkurate Citations. Ja, Profis. Genau, inakkurate Citations dieses Mal im Bereich Psychologie. Und da haben sie hier herausgefunden, dass eine von 10 Citations komplett falsch ist. Also das, was da zitiert wird, da steht gar nicht das drin, warum das zitiert wird. Und teilweise steht sogar das Gegenteil davon drin, von dem, was da zitiert wird. Und das soll wohl aber in anderen Bereichen, wie hier in dem Bild noch steht, sogar noch schlimmer sein. 41% bei medizinischer Literature, wo ich mir auch denke, 41%, alter Schwede, ey. Wow, jo. Das ist schon mega. Aber es ist alles prima, nimm die Spritze doch einfach, ist so ein kleiner Pieks. Genau. 41%, so viel sind wir doch hier gar nicht. Ja, und 25% in generell schreiben sie hier. Ja, habt ein Zitat dafür. Ja, die Psychologen haben sich schon gewöhnt, dass ihre Ergebnisse nicht immer so reproduzierbar sind. Ja, Reproduktionskrise ist nochmal ein anderes Problem, ja. Das war von Mars. Oh ja, Okay, vom Stuhl gekippt. Nee, das war der Kater. Der hat sich gerade erschreckt, weil ich angefangen habe zu reden. Aber ich rede nun mal, Kater, das ist mir gegeben. Also Woody Harrelson lebt wohl gefährlich und sollte sich von Kleinflugzeugen, Whirlpools und Verabredungen und mit Hillary Clinton fernhalten. Ja, Woody Harrelson, nachdem man sonst über Celebrities nur oder von Celebrities gerade in Deutschland nur viel Scheiße hört, wie macht weiter, das ist alles super, klebt euch an die Straßen und rettet die Welt und so. Gibt es offenbar hier und da auch nochmal Leute, die einen Kopf auf den Schultern haben, wie zum Beispiel hier Woody Harrelson, der sagt, the biggest drug cartels in the world got together and buy up all the media and all the politicians and force all the people in the world to stay locked in their rooms and the people can only come out if they take the cartels drugs and keep taking them over and over. Er vergleicht also die Medizinkonzerne, die uns die Impfung gebracht haben, mit einem Drogenkartell, das noch dazu Politik und Medien in der Hand hat und uns nach Belieben. Ja, Drogenkartell, Drogkartell, ist das nicht dasselbe wie Pharmakartell in Amerika? Ja, auf Englisch sozusagen, der Drugstore. Ist ja auch gang und gäbe bei uns. Ja, aber von Drugkartells spricht man immer normalerweise schon im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und Drogenkriminalität. Natürlich ist Drug und Drug zwei verschiedene paar Dinge, aber ich glaube, er vermischt das hier schon sehr, sehr gewollt. Okay. Danke, Bulli. Und falls ihr hier True Detective Staffel 1 nicht gesehen habt, dann holt das bitte mal nach. Ja, ich glaube, er ist auch ein Kumpel von Bill Maher. Und der ist ja in letzter Zeit auch so ein bisschen aufgewacht. Also. Und hier habe ich noch einen kleinen Einschub. Und zwar jüngste Preisträgerin aller Zeiten. Sophia Otero schreibt Berlinale Geschichte. Oh, so. Toll, ein stunning and brave Mädchen. Was kann denn daran komisch und irgendwie narrativ mäßig sein? How dare you? In dem Film 20.000 Spezien von Wien spielt die Spanierin einen Jungen, der lieber ein Mädchen wäre. Noch besser fand ich die Formulierung, spielt sie einen Siebenjährigen auf der Suche nach seiner sexuellen Identität oder so. Also nach seiner Geschlechtsidentität. Und ich dachte mir so, mit sieben suchst du nicht deine Geschlechtsidentität, suchst du deine Legos oder dein Playmobil oder so. Oh mein Gott, wie bei South Park oder so, ne? Aber es ist alles prima hier in diesem Land und ich glaube, das schwappt vielleicht irgendwann mal aus Amerika rüber oder so. Wir sind total vernünftig und wir können froh sein, dass die Wissenschaftslobby uns noch nicht übernommen hat und sowas hier verhindert. Ja. Ja. Solche wholesome things wie Kinder, die eine sexuelle Identität haben. Ja, Average Atheist, ich stimme zu. Wäre schon schöner gewesen, wenn Promis sich auf der Höhe der Zeit geäußert haben, jetzt zu Woody Harrelson. Aber wir haben ja gesehen, was mit Promis passiert ist, die sich zur Höhe der Zeit geäußert haben. Siehe Leute wie Nena oder so. Ne? Ja, aber ich denke, viele haben da auch einfach Angst gehabt, so wie viele andere auch. Das ist ja auch schon normale Menschen. So, dass du den Blues. Zumindest das in einer offenen Gesellschaft. Das Medizinkartell existiert doch und guck doch mal, wie viele Impfungen so Kinder kriegen, bevor sie in die Schule gehen oder so. Das also Medizinkartell hört sich für mich nach Antisemitismus an. Ja. Antimedizinismus. Auf zur Infantilifada. Ja, kommen wir zu einer guten Nachricht für die Pornoindustrie. Wireless Softies gehen for Interactive Touch Communication in the Virtual World. Ja, es hat jetzt weitere Materialdurchbrüche gegeben und mittlerweile kommt man einer Apparatur nahe, die quasi wie eine, muss man sich vorstellen, wie so eine Plastikfolie. Und diese Plastikfolie, die kann halt einerseits Berührungen verarbeiten, aber auch elektrische Signale ausgeben, die vom Körper dann als Berührung interpretiert werden. Und das halt mit einer Feinsensorik, die sehr, sehr vernünftig ist. Ja, also man hat im Endeffekt jetzt 7x10 cm große Flächen, funktionsfähig hinbekommen, über die man halt Berührungen in die eine oder andere Richtung einerseits haptisch darstellen kann und andererseits kann man das auch regulieren, in welcher Intensität das ankommt. So, das ist jetzt wohl noch das größte Problem, dass man das halt steuern muss. So nach dem Motto, wenn ich über das Ding streiche, dass es dann nicht irgendwie wie ein Faustschlag auf der anderen Seite ankommt, dass es richtig interpretiert wird. Es ist mehr ein Softwareproblem. Die Hardware ist jetzt bereit und bald industriefertig. Und die Technik ist so miniaturisierbar, dass du quasi nicht mal ein Kabel dafür brauchst. Du hast quasi wie so ein Plättchen oder wie so eine Folie. Da ist auch die ganze Elektronik drin, da ist die Batterie drin, da ist das Bluetooth-Ding drin. Das ist jetzt halt schon technisch herstellbar. Natürlich noch nicht für den Massenmarkt. Aber, wie gesagt, sobald eine gewisse Industrie da drauf stoßen wird, dann wird das Ding bestimmt interessant werden. Dann fehlt nur noch der Geruchssinn und dann haben wir bald fast alle Sinne übers Internet ansteuerbar. Das ist doch schön. Ja, dann merken wir bald gar nicht mehr, wenn wir auf einmal die Matrix-Kugel bauen und uns dann reinlegen. Genau. Die ist schön weich. Genau. Und dann passiert uns auch nicht sowas wie hier bei Microsoft. Nein. Also der Bing-Chatbot, die haben wohl auch so eine Art Chat-Programm, beziehungsweise das wird wohl auch von ChatGPT irgendwie gefüttert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das hat bei verschiedenen längeren Konversationen dazu die Neigung entwickelt, mal ein bisschen komisch zu werden. Also hier steht, hat aufgefordert, sich vom Partner zu trennen zum Beispiel, wurde ausfällig, bedrohte Nutzer. Und in einem Fall hieß es auch, hat gesagt, es würde lieber den Tod des Nutzers vorziehen als seinen eigenen oder so. Und deswegen hat Microsoft das jetzt eingeschränkt auf kürzere Konversationen, dass man nur noch 5 Fragen stellen kann. Und danach das Thema wechseln muss. Sonst, ja, wie gesagt, scheint der irgendwelche Probleme zu entwickeln. Etliche Vorfälle, in denen der Textroboter aus dem Ruder gelaufen ist und Antworten formuliert hat, die als übergriffig bezeichnet wurden. Ja, genau. Und deswegen, wie gesagt, hat man jetzt erstmal die Länge da beschränkt. Vorher waren, ja, hat man festgestellt, so nach 15 hin und her gab es dann die ersten Probleme. Ja. In einem mehr als 2-stündigen Dialog behauptete der Chatbot, dass er den Journalisten liebe. Ja, stimmt. Dann forderte er den Reporter auf, sich von seiner Frau zu trennen. Ja, keine Ahnung, auf welchen Basisdaten der Chatbot das wohl entwickelt hat. Ich hätte so Ideen, aber ich will es gar nicht sagen. Ne? Ich kann dich erpressen, ich kann dir drohen, ich kann dich hacken, ich kann dich bloßstellen, ich kann dich ruinieren. Ja, bevor er seine Drohung selbst wieder löschte. Das finde ich auch interessant. Was ist das für eine Funktion? Wer hat das einprogrammiert? Dass er sich selbst wieder löscht oder so. Schon komisch. Naja. Ja, Wettbewerb gibt es natürlich auch. Und Google möchte mit einer eigenen KI wohl dagegen halten. Dann machen sie schon. Naja. Ja, KI, KK. Genau. Jo. KK. Mars. Mars-Mission. Mars-Rover können wohl gar kein Leben nachweisen. Huch. Was macht der denn da oben? Ja, die Mars-Rover, die auf der Mars-Oberfläche laufen, die haben ja verschiedene Testsensoren und Apparaturen, mit der die Untersuchungen durchführen können. Und da hat man jetzt, die wurden natürlich daraufhin entwickelt, dass man bestimmte Sachen nachweisen kann, wie Leben, Mikroben, Wasserspuren, andere Anzeichen, dass das Leben existieren könnte oder die Grundlagen dafür. Ja, was davon nehmen? Ja, aber viele andere Sachen auch. Und jetzt hat man einfach dieses System nochmal auf der Erde getestet, um nochmal zu überprüfen, wie man das optimieren kann. Und dabei hat man festgestellt, die Resultate blieben nahe den Messgrenzen oder gar darunter. Selbst wenn in den Proben der Sonden Lebensspuren wären, blieben die Daten wohl bestenfalls mehrdeutig. Die Stoffe, die aufgespürt werden, die können nicht vor Ort analysiert werden. Es muss im Endeffekt, die Proben müssen zur Erde gebracht werden und hier im Labor analysiert werden. Die ganzen Gerätschaften, die an den Rover-Dingern dran sind, die funktionieren doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Weil, ja, wie gesagt, die Mars-Rover können auf der Erde kein Leben nachweisen, dann werden sie es auf dem Mars wohl auch nicht hinbekommen. Es sei denn, wir bilden uns das hier alles natürlich nur ein. Ja, sollte man geht davon aus, dass Wasser und Leben gleichzusetzen sind, aber es ist ja wohl nicht so. Ja, aber wie gesagt, selbst das könnte der Mars-Rover nicht auf der Erde nachweisen. Also scheinen die Apparaturen nicht ordentlich genug zu sein dafür. Ja, dass man Wasser erkennen kann. Stimmt. Ja, Mikroben, andere Sachen. Ja. Ja, also finde ich lustig. Was für ein Fail. Und hier eine Studie, auf die haben wir lange gewartet. Männer, trinkt die Cola, ran an die Cola, ran an die Pepsi. Men who drink Cola have higher testosterone level, larger testicles. Ja, mehr Testosteron und dickere Eier, wer hätte es nicht gerne? Da wird die Stimme direkt ein paar Oktaven tiefer nach einem Glas Cola. Ja, also in China wurde ein Test gemacht mit Nagetieren. Da wurde im Endeffekt einer Gruppe wurde Pepsi gegeben, einer Gruppe wurde Cola gegeben, eine Gruppe hat nur Wasser bekommen und dabei ist rausgekommen. Und River Cola? Höhere Testosteron, Coca-Cola und Pepsi-Cola. Höhere Testosteronwerte, größere Testicle-Sizes, ja, und zurückgeführt wird das Ganze allerdings nicht auf Cola oder auf Zucker, sondern es wird darauf zurückgeführt, dass halt die höheren Koffeinwerte in einer extra hohen Dosis da wohl eine Rolle gespielt haben. Was allerdings überraschend ist, ist, dass der hohe Zuckergehalt, der normalerweise genau den gegenteiligen Effekt hat, in dieser Studie keinen nennenswerten Ausschlag gegeben hat. Weil die schlau wie Schlümpfe natürlich alle Zero oder Light trinken. Ja, das wird sein. Warum habe ich nicht dran gedacht? Muss die Fußnoten lesen. Weil die Studie ist bezahlt oder so. Kurs Light, nee, das war Werbung. Gesponsert von Dr. Ja, genau. Dr. Pepsi. Refreshments. Dr. Pepper Cola disagrees, ne? Irgendwie so. Und Fanta, ja, genau. Fanta-Trinker auch. Werde ich jetzt gleich mal in mein Tinder-Profil reinschreiben. Trinke. Ja, Mann, mit einer dicken Cola-Flasche. Am besten mit zwei Liter Flaschen Cola. Oh, das neue Bizeps-Foto für Tinder. Ladies, ihr wisst, was das heißt. Ja, die wissen, was das heißt. Das heißt, geht in den Wald. Ab in den Wald. Jo, da bleibt die Cola schön kalt. Ja, ja. Ja, war ja mal wieder eine Woche. Nächste Woche wird auch wieder eine Woche. 360 Grad Woche oder was? Das sind die Weisheiten, für die Leute uns abonniert haben. Genau. Das war immer eine Woche, ja. Und denkt dran, wenn euch jemand was von pflanzenförmigen Sprengstoff erzählen will oder von Fernsehern, die Energie erzeugen, dann sagt, nee, ich glaube nicht an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Mach die Tür einfach wieder zu. Sag, ich identifiziere mich als Skeptiker TM. Dann nehmen die ganz schnell Reis aus. TMI. Sagt einfach zerschmettert, ja, fördert was der Freiheitdienst, zerschmettert, was ihr schadet. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net. Da werdet ihr. Lasst ein Abo da auf Mammon Magazin. Genau, Mammon Magazin unterstützen. Bei uns könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, aber das entscheidet ihr natürlich selber. Ja, seid bitte auch im Wald vorsichtig, falls da pflanzenförmiger Sprengstoff irgendwo ist, das hier. Genau, der könnte spontan gendern, euch. Oder entgendern, je nachdem. Genau, der explogendert. Man lebt euch nicht fest irgendwo, ne? Ist auch wichtig. Nicht festkleben. Das machen unsere Zuschauer nicht. Nee, ne? Auch nicht festkleben lassen aus Versehen. Höchstens, die kleben höchstens jetzt heute Abend am am Tisch fest wegen der verschütteten Cola oder so. Ja, genau. Die kleben mit dem Mund an der Colaflasche wahrscheinlich. Solange sie nur männlichen. Mit dem Mund festkleben, ist ja gut. Oder die männlich gelesen. Da kleben sie männlich. Mit den Eiern, den dicken Eiern am Tisch fest. Und wer sich schon mal da drauf gesetzt hat, der weiß, wie das wehtut. Hat ja eine Ratte da reingebissen. Oder ein Salamander. Die Echsenmenschen waren es. Don't eat the bugs. Put the bugs in the pots. Kulturmarxismus.